Dies ist eine Produktion des Nerd Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes oder ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Machen wir dann genauso. Würdest du moderieren? Ich kann es ja mal versuchen. Ich habe ja auch am wenigsten Vorkenntnisse von Buchmoderation. Buch. Ach du, das Buch. Moderiert habe ich schon. Mama. Du hast das Buch nicht gelesen. Oh. Schatz, das hatten wir schon während des Buchs. Ja, es erstaunt mich immer wieder, dass du dieses Buch nicht kennst. Ja. Genau. Hast du schon Aufnahme gedrückt? Läuft ja. Schon. Ich habe schon Aufnahme gedrückt, aber. Ja, hervorragend. Dann haben wir das ja genug. Könnt ihr ja alles rausschneiden. Genau. Genau. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Nerd Nerd Podcast, dem diskordianischen Nerd-Gedöns-Kram, bla, wir reden über alles, was uns Spaß macht, Podcast. Ich habe natürlich bei mir, weil es ja Nerd Nerd Nerd ist, den Nerd. Guten Tag. Und einen besonderen Gast, nämlich den Mika. Hallo Mika. Ja, hallo. Genau, ich bin vom Holzkopf-Pür-Podcast. Genau, das ist der erste Podcast, der sich mehr oder weniger mit dem Thema Augsburger Puppenkiste beschäftigt und alles, was damit zusammenhängt. Ja, genau. Und jetzt geht's halt mal ein bisschen davon weg, aber ein Thema, das die Puppenkiste auch erschöpfend behandelt hat. Es gab ja schon so eine Crossover-Folge mit uns beiden. Wofür steht dieses, genau. Wofür steht dieses Pürr? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass ich das noch nie erklärt habe. Das kommt einfach dafür, also Holzkopf logischerweise von Marionetten. Und Pür ist diese Zirbelnuss, also das Wahrzeichen der Stadt Augsburg. Aha. Und da ist sozusagen indirekt angedeutet, dass es um die Augsburger Puppenkiste geht. Aha. Ist ein bisschen um viele Ecken, aber eigentlich ist cool. Das so die Hintergrundgeschichte. Ist ein sehr, wie soll ich das sagen, ein sehr ausgefallener Begriff auf jeden Fall. Also ich dachte, das wäre jetzt vielleicht irgendwie so die Internetadresse .pür, Pyrenäen oder sowas. Ja, ich sende live aus den Pyrenäen. Nee, ich wollte einfach nicht sowas Standardmäßiges machen wie irgendwie Puppencast oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, das hast du sehr gut. Das wäre ein bisschen einfach gewesen. Ja. Steffen kriegt immer allergische Anfälle, wenn jemand seine Sachen irgendwie blablabla cast oder Pod irgendwas oder Podcast irgendwas. Das ist ganz schlimm. Ja. Ja. Naja. Naja. Hast du ja nicht gemacht. Deswegen ist der Steffen ganz entspannt. Ich bin immer entspannt, weißt du doch. Ja. Habe ich Glück gehabt. Das wäre ich zum wilden Tier, nein, Quatsch. Genau, du hattest das eben schon angedeutet, wir sind heute hier und das sieht man auch im Titel und im Blogbeitrag und hast du nicht gesehen. Wir waren im Kino und du auch schon vor ein paar Tagen und wir haben den Jim Knopf und Lukas Lokomotivführer Realfilm geguckt. Da hatten wir uns ja bei dir im Podcast über den Trailer ausgiebig unterhalten, also wie man eine Stunde lang über 2,5 Minuten Trailer reden kann, ist mir bis heute ein Rätsel. Das war sehr spannend, ich habe mir das angehört, ich okay. Fand das gut. Echt? Cool, ja. Danke. Und ja, jetzt war dieser Film tatsächlich gestern da und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen skeptisch im Anfang, als dieser Trailer kam und hatte nicht so die große Hoffnung und ich bin gestern mehr als positiv überrascht worden. Ja. Also. Aha, okay, das wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Nein, noch skeptischer waren wir ja, als wir erstmal mitgekriegt haben, dass ein gewisser Herr Gabalier, ich habe seinen Vornamen verdrängt, leider nicht das, was er gemacht hat. Er hat diesen Jim Knopf Lummerland Song, den man aus der Augsburger Puppenkiste kennt, gesungen. Gesungen. Also, Mehrfach, also das hatten wir irgendwie kurz vorher noch gesehen, so ein Video dazu, Zusammenschnitt und alles. Das hat der Mika auch geteilt, glaube ich, ne? Genau. Ich habe es genau über Twitter geteilt. Ja, genau. Mit den Worten, ich glaube, was habt ihr gemacht oder so? Ja, genau. Es war furchtbar. Es war eine Katastrophe, ja. Und ich hatte ein bisschen Sorge, das war so eine meiner beiden Hauptsorgen, dass das tatsächlich offizieller Filmsong ist. Das scheint es nicht zu sein. Nee, Gott sei Dank. Also man hat ihn den ganzen Film über nicht gehört. Ich habe immer, wenn die Melodie anfing, kurz gezuckt und gedacht, oh Gott, jetzt kommt er. Und dann kam er nicht. Ja. Ja, da bin ich auch froh, weil das ist jetzt sozusagen der Originalsong von der Puppenkisten-Variante noch, der sich natürlich auch zum Merkmal von Jim Knopf entwickelt hat, mhm, über viele Jahre hinweg. Und der ist ja natürlich Thema des Filmes und den hört man auch immer mal wieder. Was ich fand's also sehr passend, dass man jetzt nicht irgendwie hingegangen ist und krampfhaft was Neues entwickelt hat. Es gab ja jetzt vom WDR, glaube ich, eine Hörspielreihe, die auch gelaufen ist, neulich, mhm, noch im Podcast. Genau. Und da haben sie ja neue Musik gemacht. Das war also die Hörspielbearbeitung des Buches. Es ist schon eher Jim Knopf, wenn auch tatsächlich dann die Musik dazukommt, die man halt eben damit verbindet. Also ja, das passt dann schon. Dann deine Aussage, dass sich das überrascht, dass ich positiv überrascht war, entnehme ich, dass du nicht so positiv überrascht warst, oder wie war das gemeint? Naja, also ich war da tatsächlich von Anfang an schon ziemlich kritisch, muss, mhm, ich ehrlich sagen, und bin da jedoch relativ voreingenommen, ja, leider. Und ja, es gab einige gute Aspekte, es gab aber auch einige schlechte. Mhm. Und ich habe relativ viele schlechte gefunden. Okay. Aber ja gut, es wird vielleicht wahrscheinlich so klingen, also gleich so klingen, dass ihr den Film besonders gut fand und ich ihn besonders schlecht fand, aber das soll dann nicht so aufgefasst werden, hm, weil natürlich dann immer der Kontrast rauskommt, auch wenn man eigentlich eine relativ moderate Meinung dazu hat. Also ich sehe es nicht so schlecht, den Film. Ich kenne, wie gesagt, ich habe das auch in unserem Nerd-Nerd-Nerd-Puppenkisten-Jim-Knopf-Podcast schon mal erwähnt. Ich habe das Buch nie gelesen. Asche auf mein Haupt. Es ist noch in meinen Umzugskisten im Keller. Wenn wir demnächst wieder umgezogen sind, kriegst du das Buch ans Bett gelegt, bis du es gelesen hast. Also in einem Nachmittag. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich haust du es mir jeden Abend aufs Gesicht, wenn, ja, ja, ich das lese. Ich kenne aber, wie gesagt, die Puppenkistenbearbeitung und wir hatten uns ausführlich drüber unterhalten. Ja, klar. Und deswegen, ich war im Großen und Ganzen doch sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich gestern gesehen habe. Es gab so ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, so, na, hätte der besser machen können. Ich weiß es nicht. Also ich will eigentlich will ich gar nicht kritisieren. Ich habe gestern Abend im Kino gesessen und ich war wieder ein Kind. Also das war, ja, wirklich Nostalgie pur. Der Film hat mich genau da getroffen, wo er es vielleicht wollte. Ich kann verstehen, also wenn man das aus der Perspektive der Puppenkisten-Variante sieht und das haben einige auch gemacht. Also ich habe bei Letterboxd dann den Film eingetragen und dann gleich gesehen, ja, der Film hat nicht den gleichen Charme wie die Puppenkiste. Wo ich denke, na, hört auf, es mit der Puppenkiste zu vergleichen. Es ist halt auch was Eigenes. Mhm. Ne? Die Puppenkisten ist da, die Version lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Aber es ist halt auch die Verfilmung des Buches und nicht die Verfilmung der Puppenkiste so ein Stück, ja, weit. Ne? Also vielleicht sollte man diese gedankliche Leistung dann auch mal erbringen, ein Stück weit, und das nicht immer mit dem vergleichen, was schon da ist. Ne? Ja, und vielleicht auch gucken, dass es halt einfach auch ein neu gemachter Kinofilm ist für die jetzige Generation Kinder, wobei bei uns im Kino, yeah, saßen zwei Kinder. Wenn es hochkommt. Ja, also ich habe ja auch dieses Problem, dass ich natürlich die Puppenkistenversion sehr präsent hatte. Und ich habe mir tatsächlich jetzt noch mal, auf YouTube gibt es so eine Reihe, wo jemand das ganze Buch sozusagen eingesprochen hat, also als Hörbuch. Und das habe ich mir tatsächlich ganz angehört, einfach um jetzt nochmal den direkten Vergleich zum Film zu haben. Und da sind mir doch ein paar Sachen dann noch deutlicher geworden, die dann eben unterschiedlich, ja, sind. Aber es ist halt besser, als immer nur mit der Puppenkistenbearbeitung zu vergleichen. Sollen wir einfach mal quasi uns so durch die Szenen durcharbeiten, chronologisch, dass wir so ein bisschen was... Ich weiß nicht, wir können ja für die 5 Leute, die letzten 40 Jahre unter einem Stein gewohnt haben, vielleicht nochmal die Story zusammenfassen. Ja. Hört uns hört einfach unseren Podcast zur Puppenkiste, fertig. Okay, sehr gut. Ja, genau, ich frage, worum es in dem Film geht, Jim Knopf und Lukas. Es geht um Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer. Ja. Und es ist relativ deckungsgleich mit der Puppenkisten-Variante, weil entweder verfilmt man halt das Buch, und das hat die Puppenkiste schon gemacht, weitestgehend ausführlich. Auch da sind natürlich Kürzungen passiert. Und es gibt Details, die man jetzt im Film anders gemacht hat. Ich will da jetzt gar nicht so ein Pfennigfuchser sein, der jetzt irgendwie sagt, oh, das sind aber Abwandlungen von der Handlung. Ja, das muss halt für einen Film funktionieren. Also eine, ja, Dynamik für den Film muss funktionieren. Und vielleicht gehen wir mal im Einzelnen. Das stimmt natürlich. Ja, vielleicht gehen wir mal dann auch im Einzelnen so ein bisschen die Handlungsebenen auch durch. Mika, du bist Gast. Gäste fassen bei uns immer die Story zusammen. Ja, cool. Dann wäre ich nicht zu euch gekommen. Deswegen sagen wir das niemals vorher. Machen wir jetzt die Story einfach, oder den Film anhand der des Verlaufes also, chronologisch. Wir können jetzt den Film auch durchgehen. Ich weiß nicht, wie wir es sonst gemacht haben. Also einmal so der grobe Handlungsbogen ist, dass Jim Knopf als Findelkind auf Lummerland landet und als er dann ungefähr 12, 13, 14 ist, beschließt der König von Lummerland, dass nicht genug Platz für alle bisherigen Bewohner und Jim ist, wenn er ausgewachsen ist, weshalb Emma verbannt werden soll. Das ist die Lokomotive von Lukas, dem Lokomotivführer, der gleichzeitig Jims bester Freund ist. Und Lukas sagt, er schickt Emma nicht weg, ohne selber mitzugehen. Und Jim sagt, wenn Lukas geht, geht er auch mit. Und dann ziehen sie eben zusammen los. Mehr oder weniger auf der Suche nach einer neuen Bleibe, wo sie gebraucht werden. Zwei Lokomotivführer und eine Lokomotive und geraten dabei in Abenteuer, weil sie eine Hilfsbotschaft von einem entführten Mädchen, die sie finden. Und dann beschließen sie zu retten. Und der Weg dahin, sie zu retten und die Rettung selber, werden dann gezeigt. Was mich am Anfang sehr begeistert hat, war, dass der Film sich gar nicht so sehr auf Lummerland beschränkt, sondern dass man so die wichtigen Stationen, also Jim kommt an, das wird auch nicht so ausführlich gemacht, wie es bei der Puppenkiste und auch nicht, wie es im Buch ist, weil man einfach relativ schnell klar machen muss, okay, das ist Jim, das ist Frau Wars, das ist Herr Ärmel. Man kann auch mal eben sagen, wie es besetzt ist. Ne? Also der Herr Ärmel beispielsweise spielt von Christoph Maria Herbst. Frau Wars ist die momentan sehr in der Kritik stehende Annette Frier. Mhm. Das können wir noch mal dazu sagen. Dann der König Alfons der Viertel vor Zwölfte gespielt mal wieder vom märchenaffinen Uwe Ochsenknecht, der momentan irgendwie nichts anderes zu tun scheint, als Märchenfilme zu drehen seit ein paar Jahren. Und wen habe ich jetzt noch vergessen? Henning Baum als Lukas Lokomotivführer. Furchtbarer und, Typ. Und natürlich, weil der Name noch nicht bekannt ist, in dem Sinne Solomon Gordon als Jim Knopf. Und da wird sich gar nicht großartig lange dran aufgehalten, sondern also diese Szene auf dieser Insel ist, ja, das ist ein Baby, wir machen jetzt die Kiste auf und holen das Baby raus. Und dann wird relativ zügig eben abgearbeitet, so die Entwicklung von Jim auf dieser Insel. Und da macht meiner Meinung nach der Film schon einen besseren Job als die Puppenkiste, einfach weil da auch Aspekte gezeigt werden, die in der Puppenkiste gar nicht vorkommen. Und das hatte ich bei der Besprechung der Puppenkiste auch kritisiert, dass so dieser Aufbau der Freundschaft zwischen Jim und Lukas gar nicht gezeigt worden ist, sondern wird einfach behauptet, Jim ist jetzt alt genug und muss von dieser Insel runter. Aber alles zwischendurch wurde nicht erzählt. Woher dieser Knopf kommt, wird nur erwähnt, so am Rande. Und das macht der Film hier nochmal ein bisschen besser, so dass Jim auch auf der Lok mitfährt, dass er ein bisschen älter auch wird. Vieles davon passiert im Vorbeigehen in so einer Montage. Aber es macht nochmal klar, warum Jim und Lukas so dicke Freunde sind. Und das hat für mich ehrlich gesagt besser funktioniert als in der Puppenkiste. Ist ein Frevel, sowas zu sagen, weiß ich. Die heilige Puppenkiste, aber. Ja, ich finde, der Film hat da auch Schwächen, weil er halt etwas macht, was eigentlich im Buch so gar nicht gemacht wurde, was Michael Ende halt nicht gemacht hat, weil er einfach noch nicht wusste, wo die Geschichte hingeht. Mhm. Und zwar erzählt er sehr linear, finde ich, und auch extrem schnell am Anfang. Also zum Beispiel die Geschichte mit dem Knopf, wie es zu dem Knopf kommt, ist im Grunde eine Sache von 30 Sekunden. Ja, genau. Also noch nicht mal eigentlich. Ich würde eher sagen 15 Sekunden. Mhm. So kurz irgendwie Ratsch, irgendwie eine Action. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Art von Szenen nennt, wo ganz kurz eingeschnitten wird, wie es zu irgendwas gekommen ist. Und dann auf jeden Fall das Loch. Frau Wars näht das mit dem Knopf zu und also es ist noch nicht mal richtig das Problem klar geworden, dass eben Jim immer so wild herumtollt, sage ich mal, dass er eben immer Löcher in die Hose reißt, dass Frau Wars die immer zunäht, aber daraus nichts wird, weil er das immer wieder aufreißt. Und im Buch ist es so beschrieben, dadurch, dass der Knopf dran genäht ist, kann er das aufknöpfen, wenn er das Loch braucht, sozusagen. Also ist ein bisschen ironisch natürlich auch, weil man das Loch natürlich nicht braucht. Aber sozusagen, dass er es nicht mehr selber aufreißt, sondern dass er da diese Möglichkeit hat, das zuzuknöpfen. Und dieser Punkt wird nicht so richtig klar im Film. Ich gebe dir, also du sagst ganz richtig, ich gebe dir recht, es fehlt aus der Vorlage, es ist nicht vernünftig übernommen. Es ist aber auch für den Film unwichtig. Also das ist genauso dieses, was du gerade erwähnt hast, dass Michael Ende eigentlich nicht wusste, wo er hin wollte in der Geschichte. Der hat wirklich und dann und dann und dann geschrieben und hat dann mal geguckt, wo er ankommt. Und dieser Knopf, den er wieder aufknöpfen kann und wieder zuknöpfen kann, der wird einfach nie wieder benutzt. Also der hat diesen Knopf, daher kommt der Name. Und also ich gebe dir vollkommen recht, es ist nicht in der Vorlage und es ist im Film auch nicht vernünftig dargestellt. Aber der Film braucht es nicht. Also das ist so dieses, auch also die Puppenkiste braucht es nie. Es nimmt der Geschichte nichts weg in dem Sinne. Das stimmt schon, aber es ist so ein bisschen der Punkt, dieses Verspielte, was im Buch so wichtig ist für diesen ganzen Erzählduktus, das fällt halt komplett raus. Also, dass es einfach nur erklärt wird, okay, er heißt Jim Knopf, warum heißt er Jim Knopf? Ja, hier ist der Knopf, los. Und das ist so ein bisschen, ja, das macht so ein bisschen diesen Erzählcharakter des Buches kaputt. Ja, aber es ist halt... Auch wenn es der Film natürlich nicht braucht. Ja, und es ist halt auch, also ich kann das im Buch nicht beurteilen, wie gesagt, aber ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen eingeführt, wie was später nochmal für Bedeutung sein wird, dieses Loch in der Hose, das man zuknüpft, und es kommt halt nie. Es kommt nie. Also es zahlt sich nie aus irgendwie. Es gibt einfach, also Michael Ende war in dem Buch sehr gut da drin. Wir haben das Buch, glaube ich, nicht besprochen im Einzelnen, sondern immer nur vielleicht wird das mal für deinen Podcast interessant. Das wird mal, genau. Warum ich das Buch so toll finde, dazu muss ich es aber selber auch nochmal lesen. Aber das ist eben auch die Art, wie dieses Buch geschrieben ist, weil es wirklich wie eine Kindergeschichte geschrieben ist. Und dann passierte das und dann passierte das. Und damit die Kinder einen Bezug, es ist so ein bisschen, vielleicht ist Jim Knopf Michael Endes Hobbit. Ist vielleicht ein bisschen provokativ gesagt, aber so im Vergleich seines späteren Werkes mit Momo und der unendlichen Geschichte, die diese Fantasy-Eposse sind und diese, Momo hat ja schon so Science-Fiction-Elemente auch ein Stück weit drin, wo du plötzlich feststellst, das ist eigentlich eher so eine lustige kleine Kinder-Bettkantengeschichte irgendwo, wo es gar nicht drauf ankommt, dass Dinge einen Payoff haben, sondern wo einfach so ein Schlag nach dem nächsten kommt und hier mit der Hose und da den Namen her, damit er einfach eine Erklärung für den Namen hat, für den lustigen. Michael Ende hat das zugegeben, dass er die Geschichte einfach nur so Stück für Stück, ohne zu wissen, wo er hin will, geschrieben hat. Und das sind halt so Details, die brauchst du für den Film nicht. Und das war auch der Aspekt, der mir aufgefallen ist gestern beim Gucken. So diese ganzen kleinen ziselierten Spielereien in seiner Sprache und so dieses, was Mika, glaube ich, auch meinte, so dieses Ausschmücken, was das Buch unheimlich wertvoll und toll macht, das fehlt überall in vielen Ecken, bis auf einer, wo ich sehr schön finde, dass es da ist. Es ist fürs Buch aber nicht wichtig, also für den Film nicht wichtig in dem Sinne. Und für den Fortgang der Handlung tatsächlich. Und was es, also gerade diese Knopfgeschichte im Buch macht, was ich im Film aber nicht brauche, ist nochmal so ein bisschen ein Bonding mit der Figur. Ja. Also im Buch, wenn ich das erzählt bekomme, wo der seinen Nachnamen her hat und dieses und jenes, dann bringt mir das die Figur nahe, damit sie mir ans Herz wächst. Und jetzt haben sämtliche Jim Knopf-Darsteller, die in dem Film zu sehen waren, einfach einen verdammt guten Job gemacht. Und dadurch, dass ich den bewegt vor mir sehe und immer als zentrale Figur habe, ist der mir schon ans Herz gewachsen. Ich muss nicht noch irgendwie hier eine niedliche Geschichte und da eine drollige Geschichte über ihn. Ich kriege ihn als abenteuerlustigen und raufgängerischen Jungen dargestellt durch die ganzen Scherereien, die er dem Herrn Ärmel bereitet. Das ist wichtig für die Geschichte, dass er nicht irgendwie so ein ganz Braver ist, der sich nichts traut und immer nur zu Hause sitzt oder so, sondern dass er eben eher ein Wilder ist. Und das ist in dem Moment für mich und für den Film und für die Figur im Film wesentlich wichtiger als die Frage, wo kommt der Name her? Und da geht's um Werkstreue. Also wenn man ein Werk wirklich 1:1 auf dem Bildschirm haben möchte, macht der Film zu, ich sag mal 80, vielleicht 75% einen verdammt guten Job, lässt aber da, wo es unwichtig oder wo es auch dann einfach zu sehr in die Länge gehen würde, Dinge aus. Der Puppenkiste war es auch möglich, die Geschichte in knapp 2 Stunden zu erzählen. Man hat auch Dinge ausgelassen und Dinge eingefügt. Ne? Der Hessische Rundfunk, was halt auch Quatsch war. Ja. Aber einfach um es einfach noch mal irgendwie unterhaltsamer zu machen. Das war einfach nur ein Gag. Aber das sind so. Also ich finde jetzt, wenn ich gegeneinander aufwerten soll, wer hat's besser gemacht, muss ich sagen, die haben beide einen verdammt auf ihre Art verdammt guten Job gemacht. Also nicht zu sagen, das ist besser, das ist schlechter, sondern die haben beide auf ihre Art, beide Adaptionen halt recht. Ja. Ne? Genau. Aber wir gehen jetzt schon so ein bisschen ins Fazit. Das ist vielleicht am Anfang des Podcasts schon wieder ein bisschen zu früh. Das ist ein bisschen schwieriger. Wo waren wir denn jetzt? Noch am Anfang, ne? Noch am Anfang, genau. Also wie die Figuren eingeführt werden, Jim Knopf zu seinem Namen kommt, ich war im ersten Moment, war ich ein bisschen stutzig, dass so diese lange Vorstellung, auch die ja durchs Lied passiert in der Puppenkiste, von den einzelnen Figuren auf Lumberland nicht passiert, aber es tut dem Film auch keinen Abbruch tatsächlich. Also es wäre so nice to have gewesen. Das kann aber auch sein, dass ich da aus dem Vorteil ziehe sozusagen, dass ich weiß, wer ist. Die Figuren werden tatsächlich nicht erzählt und das ist mir ein bisschen, das ist das Negative, was mir, also die lumberländischen Figuren sind halt da, werden auch ausgespielt und ich habe auch den Eindruck, dass sowohl Annette Frier als auch Markus Maria Profittlich wollte ich jetzt sagen. Der ist der andere. Christoph Maria Herbst. Dass die in verhältnismäßig guten Job machen. Mhm. So, Uwe Ochsenknecht ist mir tatsächlich ein bisschen zu albern und überdreht. Mhm. Den mochte ich nicht so sehr. Aber die beiden machen auf jeden Fall einen guten Job, ihre Figuren darzustellen. Die werden aber gerade für ein jüngeres Publikum nicht erzählt. Also Herr Ärmel kommt tatsächlich rüber wie der Bürger, der immer hipp hipp hurra schreit, wenn der König irgendwas sagt. Mhm. Frau Waas hat ihren Laden, wo sie Sachen verkauft. Aber das muss man sich schon, also aus der Perspektive eines Nichtwissenden, der oder die dieses Buch nicht kennt, muss man sich das schon so ein bisschen erarbeiten. Das sind jetzt keine übermäßig komplexen Figuren, aber so ein kleiner Hinweis, was ist die Geschichte? Man erfährt im Buch auch nicht, wo die herkommen. Die sind einfach da. So, das ist gar nicht das Thema. Aber das ist ein Stück weit... Also zwei, drei Worte wie, das ist Herr Ärmel, das ist Frau Waas. Und wenn Jim Knopf das selber erzählt hätte in so einer Aufstimme, das hätte mir schon besser gefallen irgendwann. Ne? Und dafür, dass man mit den Figuren dann eben trotz alledem sehr wenig Zeit verbringt, sind sie mir doch nicht ausführlich genug, gerade in der ersten Szene. Also außer Lukas wird da eigentlich keiner wirklich dargestellt. Ja, zumal wir ja auch eine Erzählstimme haben im Film. Ja. Die das auch hätte übernehmen können mit dem Vorstellen der Figuren, das genau. Stimmt schon. Das ist Thomas Fritsch, der dann einfach so erzählt, das ist die Insel mit den zwei Bergen und dem Eisenbahnverkehr und dies und das. So und Mika möchte auch. Ja. Mika möchte. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade im Redefluss. Ich musste mir das einen Tag über aufsparen. Bitte. In der Puppenkiste war es hier so, dass man zum Beispiel Herr Ärmel noch diese Rolle des Fotografen mitgegeben hat, was eigentlich eine gute Entscheidung war, da er dann so ein bisschen mehr Tiefe bekommen hat, ja. Weil er eigentlich einfach nur der Bürger ist. So steht es ja sogar im Buch. Mhm. Er war eben einfach da. Das ist natürlich wirklich schwierig, dass man das dann mit solchen hochkarätigen Schauspielern besetzt, die vielleicht auch nicht so genau wissen, was sie dann mit der Rolle machen sollen, wenn die Rolle einfach nichts macht. Genau. Und also das, was sie tun, tun sie gut und sympathisch. Und ich mache da keinen von den beiden irgendwie einen Vorwurf. Also vielleicht Uwe Ochsenknecht, der die Rolle einfach viel zu albern angelegt hat. Also der Puppenkistenkönig ist sicherlich ein bisschen verwirrt und ein bisschen neben der Spur. Aber der ist halt kein Clown. Also Uwe Ochsenknecht hat die Rolle halt wirklich angelegt wie eine Witzfigur. Und das hat mich sehr gestört. Mhm. Ja. Das hat mich auch gestört. Was ich aber noch sagen muss zu Annette Frier, weil eigentlich war sie Annette Frier, finde ich. Mhm. Für mich war sie Annette Frier und nicht Frau Waas, weil irgendwie ist, ich finde das, ja, ich weiß nicht, es ist nicht so richtig rübergekommen, welches Verhältnis sie so zu Jim hat und so. Klar, da waren immer irgendwelche Nettigkeiten und so, die da ausgetauscht wurden, aber irgendwie, so dieses Mutterhafte ist da nicht so richtig rübergekommen, fand ich. Ja, also ich sag mal, wenn der Film ein paar Jahre eher gemacht worden wäre, ein paar Jahrzehnte vielleicht, wäre eher so jemand wie Marianne Sägebrecht vielleicht besser besetzt gewesen, weil die so ein sehr mütterlicher Typ ist. Und ja, das Problem bei Annette Frier, was ich habe von allem, was ich gesehen habe, was bei weitem nicht alles ist, was sie gemacht hat, sie gibt sich schon sehr viel Mühe, eine mütterliche Annette Frier zu sein, aber sie ist eine mütterliche Annette Frier und nicht Frau Waas. Vielleicht ist sie tatsächlich, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie sieht halt dafür, dass sie die Mutter von Jim ist, doch noch einen Tacken zu jung aus. Also das ist tatsächlich so, Marianne Sägebrecht wäre tatsächlich die Traumrolle gewesen, also die Traumbesetzung für diese Rolle. Oder eben jemand vom Schlage einer Marianne Sägebrecht irgendwo. Ne? Marianne Sägebrecht hat, was die Puppenkiste angeht, ihren Dienst geleistet. Ne? Also von daher... Ja. Trotz alledem. Ja. Nun ja, ich fand es auch tatsächlich, also ein bisschen holprig erzählt. Ich weiß gar nicht, ich habe das im Buch tatsächlich gar nicht mehr so sehr im Kopf, ob Jim da auch die Kiste findet, in der er angekommen ist. Das kam ja auf jeden Fall. Nee, das ist nicht im Buch. Also da kriegt er es, glaube ich, in China beziehungsweise Mandala später noch erzählt, woher er kommt. Und das ist hier so ein bisschen selbst didaktisch, oder? Also er findet selber raus. Er findet selber raus und es ist eigentlich nur, damit er anfängt, seine Herkunft irgendwie zu hinterfragen. Da wird aber auch im Folgen des Films gar nichts mehr mitgemacht. Also er zweifelt immer so ein bisschen, möchte das auch rausfinden. Aber dafür, dass am Ende dann so dieser Moment kommt, dass er den Drachen ja fragen kann, was er möchte, dafür wird er um seine Herkunft oder auch damit, dass er ein Problem hat, dass er nicht weiß, wo er herkommt, vorher einfach nicht genügend mitgemacht. Also das wird nicht vernünftig aufgebaut tatsächlich. Es gibt so ein paar kleine Punkte, wo das auftaucht, aber halt ist immer so wie draufgesetzt auf den Film so ein bisschen. Das stimmt schon, das haben sie nicht sehr überzeugend durchgezogen. Und das ist so dieses, also dafür, dass er dann am Ende diese Frage opfert, um zu wissen, wie er dann eben diese Insel vergrößern kann. Und das dachte, wo dann Lukas zu ihm sagt am Ende so, ja, du hättest auch fragen können, wo du herkommst, wo ich dachte, das ist jetzt irgendwie der Reveal, das war jetzt der Payoff dafür, dass er am Anfang diese Kiste, das hätte er auch noch irgendwie eine Viertelstunde früher mal, also diese Kiste hätte er auch irgendwo im Rumpf von Emma finden können, irgendwo in der Schublade oder sowas, und dann wäre das jetzt noch ein bisschen direkter gewesen irgendwo, ne? Mhm. Die ganze Szene kam mir auf jeden Fall also auch ein bisschen konstruiert vor. Mir war klar, dass er irgendwo gegenstößt und das Ding plötzlich ihm auf den Kopf, und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte so, ha. Mhm. Diese ganze Geschichte mit dem Paket fand ich ein bisschen zu einfach gemacht. Also, wir haben natürlich Michael Ende, der das irgendwie nicht geplant hat, wie die ganze Geschichte laufen soll. Aber ich finde, es wird am Anfang des Films, um vielleicht mal ein bisschen chronologisch zu werden, es wird am Anfang des Films schon viel vorweggenommen. Ja. Auch für mögliche zweite Teil, für den möglichen zweiten Teil vielleicht. Ja. Entschuldigung. Nee, macht nichts. Genau, das Paket kommt an und der Postbote sagt, ein Paket von der wilden 13. Und das ist halt sehr plump irgendwie. Ja. Also im Buch ist es so, als Absender war nur eine große 13 zu sehen, und es war nicht so klar, was soll das bedeuten überhaupt. Und das wird halt im Laufe der Geschichte erst erklärt, und da kommen sie eben selber drauf und so, ein Paket von der wilden 13, als ob man wüsste, wer die wilde 13 ist, das wirkte schon ein bisschen seltsam. Zumal ja auch die wilde 13 vor dem Intro noch gezeigt wird sogar. Ja, kongenial, komplett von Rick Avanian dargestellt. Alle 13. Alle 12. Also Spoiler, aber alle 12. Aber und ein Kapitän. Und ein Kapitän. 13, stimmt ja. Ist ja. Dann stimmt's ja. Nee, großartige Szene, aber da dachte ich auch, okay, also dafür, dass die halt im Rest des Filmes nicht mehr vorkommen, also was halt auch Verschwendung ist, sollte man jetzt tatsächlich sich entscheiden, was ich nicht hoffe, dass man also keinen zweiten Teil macht, dann ist Rick Avanian also wirklich verschlissen. Also das ist halt wirklich schade. Ja, weil das ist zumal es hätte die Gelegenheit gegeben, sie nochmal zu zeigen, weil, ja gut, jetzt springe ich wieder vor, aber es gibt ja die Szene, wo sie auf der Rückreise schon sind und Lissi ihre eigene Geschichte erzählt. Und also im Buch erzählt sie die Geschichte. Ich glaube, im Film wurde kein einziges Wort darüber verloren. Und da hätte man nochmal eine Rückblende machen können, wie sie eben gefangen genommen wird. Das ist auch genau so ein Ding. Also da wird also, ich weiß nicht, ob es die Dynamik jetzt hergibt, wenn man den zweiten Film dann dazu guckt, der dann irgendwann eventuell mal kommt, dass es sich dann ein bisschen runder anfühlt. Aber so als einzelner Film wirkte diese Szene vor dem Intro mit der wilden 13 sehr deplatziert und also dafür, dass sie eben nicht noch vorgekommen ist, auch ein bisschen so dran gepappt irgendwie so. Ja, wir 5 Minuten vorher wussten wir nicht, ob wir Rick Avanian kriegen, jetzt drehen wir die Szene nochmal schnell hinterher. So, ne? So ein bisschen. Ja. Also, jetzt ist er gerade hier, jetzt machen wir es halt. Ich meine, so als Fanservice ist es schon ziemlich cool, das ist nicht die Frage, aber es ist ja tatsächlich, also von dem Blick ausgehend, Kinder, die das Buch nicht kennen, sehen den Film, die weiß ich nicht, ob die da so viel mit anfangen können. Genau. Weil auch da eben gibt's hinterher keinen Payoff. Genau. Ja. Das ist vielleicht tatsächlich das Problem des Filmes, dass also Dinge, die erstmal so Ballast sind, tatsächlich versucht werden, an die Seite zu schieben. Aber die 2, 3 Dinge, die man dann tatsächlich selber einführt oder selber versucht irgendwie zu ändern auch, die werden dann tatsächlich nicht vernünftig aufgelöst. Mhm. Also das ist das Kritikpunkt, den haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut rausgearbeitet, den man im Film tatsächlich machen könnte irgendwo. Ne? Ja. Genau. Ja. Ja, das trifft es ziemlich im Kern, glaube ich. Also man sagt, dass ich kann mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben, für den Film sehr gut leben. Bei vielen ist es natürlich so schade, wo so das liebevolle Herz, das man für Jim Knopf entwickelt hat, ein bisschen blutet. Und manche Sachen sind filmisch etwas ungeschickt gelöst. Was ich aber jetzt insgesamt nicht dazu heranziehen würde, um den Film grundsätzlich durchfallen zu lassen oder irgendwas. Weil, also auf gar keinen Fall. Er macht halt am zumindest ist es für mich, wir könnt euch nochmal Mika fragen, halt so viele wirklich gut, dass ich die 2, 3 Dinge, die er halt, also dann auch handwerklich als im Filmhandwerk nicht gut macht, dann auch verschmerzen kann dafür, dass ich halt mit einem derben Arschtritt in meine Kindheit zurückversetzt geworden bin gestern Abend, aber wirklich komplett. Du hast auch ganz oft so ein bisschen feuchte Augen. Ich hab also ich habe geheult wie ein Schloss und zwischendurch. Kann ich auch gerne zugeben. Ja. Oh ja. Vor Freude. Ja. Ja, und dann zieht's die beiden also eben von Lummerland runter, weil der Alfons der Viertel von Zwölfte eben sagt, hier ist nicht genug Platz für uns. Und die Szene spielt sich eigentlich ziemlich genauso ab wie im Buch, wie in der, wie in der Puppenkiste, dass der König das auch so im Grunde genommen schon als gesetzt so weitergibt und sagt, ja, wir müssen Emma abschaffen, so dies und das. Und Lukas sagt dann, nee, möchte eigentlich nicht. Und die beiden beschließen dann, also Jim sagt dann kurz, ich komme mit, dann eben von Lummerland wegzugehen. Was sie auch nicht erklärt haben, ist, warum Emma schwimmen kann. Nee, das ist mir auch aufgefallen. Das, genau. Also sie haben das diese Pontons rangebaut. Ja, aber, ja. Also diese Schwimmkörper. So diese. Genau, das ist eine Sache, die das Buch eigentlich auch so auszeichnet. Ja. Dinge, die erklärt werden, die sind nicht immer komplett naturwissenschaftlich richtig erklärt. Aber es gibt noch einige Stellen, ja, wo im Buch eigentlich Erklärungen geliefert werden für etwas, die im Film so ein bisschen nebenher gelassen werden. Und einfach dann zu sagen irgendwie, ja gut, wir bauen jetzt so ein paar Schwimmkörper dran. Das ist irgendwie ein bisschen zu einfach gemacht, finde ich. Das dann auch später im Teil der Dämmerung, das ist eine unfassbar spannend und toll inszenierte Szene. Aber es wird da gar nicht mehr drüber geredet. Also die kommen da raus und sagen, yeah, geschafft. Und im Buch wird halt zumindest noch versucht zu erklären, wie dieses Teil der Dämmerung tatsächlich funktioniert. Mhm. Also da gebe ich dir recht, Mika. Ja. Das sind einfach Aspekte, die macht der Film einfach, also da geht der Film einfach drüber hinweg und zeigt, dass es so ist. Man kann sich das schon selber erschließen, dass die Echos immer wieder kommen. Also wenn man nicht ganz einfach im Kopf gestrickt ist, dann kriegt man das schon irgendwie mit. Mhm. So, aber ich hätte mir einfach... Ja gut, aber Kinder sind halt einfach im Kopf gestrickt. Zumindest die ganz Jungen, ja. Muss man mal so sagen. Wobei wir gestern schon auch die Theorie aufgestellt hatten, weil das Publikum gestern, das Kino war bei weitem nicht voll, weil der Film jetzt auch schon ein paar Tage im Kino ist. Aber die Leute, die da waren, die waren relativ alt. Also die waren entweder unser Alter, da war ein älteres Bärchen, weißhaarig. Mhm. So wo ich schon so gewitzelt habe, die waren damals bei der Uraufführung der Schwarz-Weiß-Variante Kinder, also der ersten Fassung der Puppenkiste. Genau. Und also das Publikum war verhältnismäßig alt und du sagtest, die Geschichte wird nicht mehr vorgelesen, ne? Ja, nicht mehr so. Also ich kann es halt sagen, als Kinderbuchhändlerin, sie wird nicht mehr so oft gekauft, wie das noch vor, ich sag mal, 10 Jahren ungefähr der Fall war. Es kann jetzt natürlich sein, dass die jetzt dran sind mit Vorlesen, ihre eigenen Exemplare wieder hervorgeholt haben. Also ich kann es an den Verkaufszahlen sehen, dass es nicht mehr so häufig gekauft wurde. Ich kann natürlich nicht sagen, was wird daheim auf dem Speicher aufbewahrt und dann wieder rausgekramt, um es den eigenen Kindern vorzulesen. Aber natürlich werden häufig auch aktuelle Sachen eher gesucht und vorgelesen für Kinder. Also das ist dann schon so, dass es eben... Jim Knopf hat sehr lange sich sehr gut gehalten auf dem Kinderbuchmarkt. Der wird auch bei weitem noch nicht verschwinden, gerade jetzt durch den Film nicht. Wird er wieder eher einen Aufschwung kriegen, denke ich. Aber der hat so ein bisschen die Zugkraft verloren, sage ich mal, die er vielleicht noch vor 20 Jahren hatte, als auch der Kinderbuchmarkt an sich übersichtlicher war. Also jetzt ist halt einfach so viel auf dem Markt auch. Er hat zu viel Konkurrenz bekommen. Meine Theorie ist einfach, dass sie den Film tatsächlich nicht nur für Kinder gemacht haben, sondern tatsächlich eher für große Kinder oder für halt eben auch so den Markt Nostalgie. Mhm. Also Leute, die auch wissen, wer Annette Frier ist, wer Christoph Maria Herbst ist. So Kindern ist das gegebenenfalls egal, wer da diese Rolle spielt. Ja. Weswegen man dann eben auch diese, nennen wir irgendeine deutsche Komödie für ein etwas breiteres Publikum ohne Christoph Maria Herbst in den letzten 10 Jahren. Also das ist, ne? Du meinst eine richtig lustige, nicht so eine Til Schweiger-Produktion. Ja, ja, genau. Ja, okay. Ich glaube, selbst in solchen Filmen taucht er inzwischen auf. Also von daher. Ja. Das stimmt natürlich. Aber eben auch so dieses Teil der Dämmerung, ne? Da sind sie dann rausgefahren und. Ja, wir können das gerne auch schon vorgreifen. Also im Grunde ganz schnell zusammengefasst geht's ja beim Tal der Dämmerung um dieses Hin- und Herwerfen des Echos. Mhm. Also nicht des Musikpreises, sondern des Echos. Wobei, der wird auch gerade ziemlich rumgeworfen. Also. Ja. Ja. Auch der, ja. Und es geht ja darum, dass diese Wände das immer verstärken und so, und dass das Echo eben zurückkommt. Und alles, was im Film gesagt wird, auf die Frage von Jim, was ist das? Sagt Lukas, nur ein Echo. Und dann fahren sie halt rein. Und es wird auch nicht erklärt, dass die Lokomotive, die ja sehr laut ist, dass sie eben die Wände dann überstrapaziert sozusagen und das Tal der Dämmerung zum Einsturz bringt. Man hätte es. Ja, das ist so ein bisschen angedeutet gewesen. Man hätte optisch. Es aber locker, also in der Zeit, wo sie da durchfahren und unheimlich viel Zeit darauf verwendet wird, zu zeigen, wie schnell sie sind, also eben auch mit diesem Tacho, und dass die Höhle einstürzt, die hätten sich halt währenddessen trotzdem unterhalten können. Ja. Es schützt auch sowieso alles ein. Dann fragt Jim halt eben, oh mein Gott, Lukas, was ist hier los? Und Lukas versucht das irgendwie sich zu erklären. Das ist ja ein sehr schlauer Mensch. Mhm. Dann wird sich das ja erklären können. Und dass er sagt, ja, das Echo wird immer lauter, immer stärker, die Wände stürzen ein. Man hätte das schon noch in die Unterhaltung einbauen können. Hätte man auf jeden Fall machen können, statt nur diese Achterbahnfahrt quasi zu zeigen. Und ich hab als der Trailer damals lief, auch mit einem Twitterer drüber gesprochen, wo es dann auch darum geht, ja, der deutsche Genrefilm muss sich finden. Und das ist ja in allen Belangen ein Fantasy-Film, ein Fantasy-Abenteuerfilm. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Also die Inszenierung auch dieser Szene war astrein. Das Ding fällt auseinander und die kommen nicht in der ersten Sekunde da raus, sondern es ist erstmal ein Moment, wo nicht klar ist, okay, wer das Buch gelesen hat, wenn der Pumpenkiste aufgepasst hat, für den ist jetzt keine große Überraschung. Und wer weiß, dass der Film noch ein bisschen dauern wird. Aber es dauert halt einen Moment, bis sie da rauskommen. Ja. Und dass sie es halt auch geschafft haben in einem Stück so. Die hätten da auch verschüttet werden können und dann versuchen können, rauszukommen. Ja. So. Also wenn man jetzt ganz naiv und unbedarft an diesen Film rangeht und nicht weiß, wie es weitergeht. So, nein, aber das ist gut inszeniert worden. Es fehlt aber dann doch auf der Textebene. Und das ist das, was der Film wirklich nicht besonders gut macht, so ein bisschen Substanz. Ja, das stimmt schon. Aber Teil der Dämmerung ist vorgegriffen. Ja. Nachdem die beiden aufs Meer gefahren sind, geraten sie erstmal in einen Sturm und werden von einer großen Welle überschwemmt und überrannt. War der Sturm im Buch? Nein, auch im Buch war einfach nur die Fahrt verlief ohne weitere Zwischenfälle oder so. Weil die Szene kam mir nämlich auch unfassbar eingefügt vor, weil dieser Sturm einfach dann nochmal so eine Action-Sequenz sein musste. So, die hätte ich auch nicht gebraucht. Ja, das ist richtig. Eigentlich nicht, nein. Nichtsdestotrotz landen sie an den Ufern Mandalas, was Lukas auch relativ schnell erkennt, dass es Mandala ist. Vermutlich an diesem Stadttorhäuschen, das dann doch sehr in dieser Pagode, ne? im Pagodenstil gebaut ist. Noch während sie angeschwemmt sind, findet Jim eben eine Flaschenpost, die er nur teilweise entziffern kann, von einer gewissen Lisi. Das Problem an der Stelle und eins der größten Probleme des Films ist, dass er sie überhaupt entziffern kann. Weil wer das Buch kennt und wer jede Version gelesen hat, der weiß, dass Jim Knopf nicht lesen kann. Mhm. Und das macht die Figur eigentlich, also das ist ein essentieller Bestandteil der Figur. Mhm. Weil es ihr einfach einen Konflikt mitgibt, der dann später ja auch noch aufgearbeitet wird, wo Lisi dann sagt, ja, was hätte ich gemacht, wenn ich nicht lesen und schreiben könnte und so. Ja, ist wieder vorgegriffen. Aber auf jeden Fall macht es die Figur flacher, wenn man sie einfach lesend machen lässt. Und das widerspricht und, auch dem, was vorher in der Rollenfigur noch drin war, in der Rollenbeschreibung, weil da ist ja Herr Ermel, der irgendwann sagt, ja, wenn er doch nur ein bisschen mehr sich aufs Lesen und Schreiben konzentrieren würde und Frau Waas wiegelt es ab, dann wäre er nicht unser Jim. Und auch der Abschiedsbrief, den er an Frau Waas schreibt, ist hauptsächlich gezeichnet, wobei auch da schon dieses Ich hab dich lieb oder sowas. Ja, das hat mich auch total irritiert. Das fand ich total verwirrend, weil ich dachte so, also entweder kann er es oder er kann es nicht. Ja. Im Zweifel, also wenn er es kann, aber schlecht mit Rechtschreibfehlern, aber nicht so, ich muss einen Großteil malen, weil ich den anderen Kram nicht kann. Und vor allem nicht in Kalligrafie. Ne? Ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Also diese Schnörkelschrift wie aus dem Laserdrucker irgendwie, das war schon sehr, das stimmt. Aber das ist tatsächlich auch so, man will Jim Knopf halt wirklich ins Zentrum stellen und dann muss er halt eben auch diesen Brief finden, er muss die Prinzessin retten. Da macht man Jim Knopf tatsächlich ein bisschen eindimensionaler, als das verdient hat. Das ist tatsächlich wahr. Ja, aber es wäre in der Szene vor allem, kein Problem gewesen, Entschuldige, Bika, zu sagen, er findet die Flaschenpost, er macht's auf, er liest den Anfang, stockt, also so wie jemand, der nicht gut lesen kann, und dann nimmt Lukas ihm das aus der Hand und hilft ihm, liest ihm das vor. Ja. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, okay, er hat seine Schwächen, der Jim. Lukas hilft ihm dabei, bis zum gewissen Grad. Aber sowas hat sich nicht gut gelungen. Ja, das ist genau das, was der Film dann. Diesen ganzen Brief fand ich halt ohnehin schwierig, weil warum musste sie in zwei Teilen schreiben? Also wenn sie Zeit hat, zwei Briefe zu schreiben, dann hat sie auch Zeit, einen langen zu schreiben. Vielleicht hat sie ganz, ganz viele geschrieben in der Hoffnung, dass welche ankommen. Ja, wir wissen nur von zweien. Ja, dann hätte sie auch ganz, ganz viele ganze schreiben können. Oder nur die Hälfte. Hätte, von, war ja, die haben es ja übereinander gezweigt. Ja, der gleiche Brief. Der war identisch. Der war nicht identisch. Doch. Nein, die Worte, die denen gefehlt hatten im zweiten Brief, die konnte man da drüber legen und dann waren die Sätze vollständig. Weil die unterschiedlich verwaschen waren vom Wasser. Ja, genau. Das also Wasser hat dies abgewaschen. Ausgelassen, sondern das Wasser, das teilweise in die Flasche eingedrungen ist, oder Verdunstung oder irgendwas, hat teilweise die Worte verschwimmen lassen. Ach so. Und deshalb brauchte man mehrere, die man übereinander gelegt hat. Es war nicht Geheimschrift und ich lasse was weg, sondern das war so... Für mich kam das so rüber wie so ein Code. Wie ja, damals in der Mickey Maus. Lissi macht irgendwelche Kreuzworträtsel da. Genau. Das war mein Eindruck gestern, weil ich dachte, okay, jetzt bauen sie hier ein Mysterium oder so ein Plot-Device noch irgendwie ein. Dann habe ich das fehlinterpretiert gestern. Weil ich dachte, okay, dann hat sie jetzt zwei Briefe geschrieben, damit Jim am Anfang den ersten Teil finden kann und am Ende dann das zusammenlegen kann und dann weiß, okay, das liegt jetzt, ihr habt nicht die ganze Botschaft, ich habe das erste, damit man ihm nochmal so ein bisschen was, da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert. Ja, gut. Damit man es mit der Rettung auch nicht zu einfach macht, genau. Ja. Das. Ich dachte, das wäre jetzt von Lisi wahrscheinlich, aber dann habe ich da vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert, okay. Ich glaube auch, ja. Kann passieren. Ja. Ja, macht jetzt. Weißt du, erst kritisiere ich die fehlende Substanz im Text und dann interpretiere ich sowas in den Film. Nichtsdestotrotz, wir sind uns alle drei einig, dass Jim diesen Brief nicht hätte lesen können, nein, egal wie viel Maße da verwaschen ist oder nicht. Nee. Also Lukas hilft ihm schon auch bei ein, zwei Worten, aber das ist in dem Maße nicht ausreichend, um zu sagen, okay, er kann halt, weil dadurch ergibt sich eben auch die Fallhöhe am Ende des Buches, dass er sagt, ne, ich hab dich doch gerettet, ich bin der Kerl, und Lissi als emanzipierte, durchaus feministische Person, dann hätte er gesagt, nix da, du lernst lesen und schreiben und nicht nur irgendwie draußen unterwegs sein und Drachen bekämpfen. Mhm. Ja, das stimmt schon, ja. Leider geht das mit Lissi auch ein bisschen so weiter. Irgendwie fallen mir jetzt doch noch sehr viele Minuspunkte auf. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ja. Es ist aber auch, wenn man über die Minuspunkte oft mehr redet, als über die Pluspunkte. Ja, wir reden den Rest der Sendung gleich nur noch über die guten Sachen, weil die guten Sachen fangen nämlich gleich an. Ja. So nämlich. Nämlich die Einfahrt nach Mandala. Und das ist genau das, was ich meinte. Also in der Puppenkiste war das nämlich nicht da. Also diese kleinen Mandalanier, die über die Straße laufen, Dinge machen, wo einfach die Welt nochmal erklärt wird, diese Fantasiestadt Mandala. Das ist ja schon eine sehr romantische Vorstellung von Asien mit Dingen, die halt Asien als Kultur besonders machen. Man kann das Ganze ein bisschen kolonialrassistisch sehen. Ich sehe es einfach so als diese romantische Vorstellung von fremden Welten, die man damals einfach in vor vielen 100 Jahren eben hatte, wo man sich Sachen nicht erklären konnte, kulturelle Unterschiede nicht erklären konnte und die dann eben so ein bisschen ja überladen hat mit so ganz fantasievollen Dingen. Das ist im Buch noch tausendmal ausführlicher mit den Schnitzereien, in den Schnitzereien. Und das hat mir in der Puppenkiste, genau diese Szene hat mir in der Puppenkiste gefehlt, weil man eben einfach nicht sieht, wo die hinfahren. Die kommen in diese asiatische Stadt, da hüpfen drei Puppen in unterschiedlicher Größe über den Marktplatz und dann war's das. Aber so dieses Fantasievolle, was Jim Knopf für mich immer in meinem Kopf auch ausgemacht hat, also alleine, das ist für mich einfach, deswegen bin ich auch so enthusiastisch und deswegen rede ich da auch so viel drüber. Das ist mir wichtig, diese Szene, dass sie in diesem Film drin ist. Das war für mich einer der Punkte, wo ich sagte, unabhängig davon, was sie davor falsch gemacht haben könnten, und einige der Sachen, die wir gerade besprochen haben, die sind mir auch aufgefallen. Ich bin ja nicht ganz blind gestern im Kino gewesen. Aber danach konnte der Film nichts mehr falsch machen, weil meine Lieblingsszene in dem Film drin ist. Ich bin da komplett schmerzfrei. Mir ist das vollkommen egal, was der Film danach gemacht hat. Und da waren auch zwei, drei Dinge, die mir nicht gefallen haben. Sachen, die auch gefehlt haben, die auch andere Figuren in dem Film nicht so toll haben dastehen lassen, wie sie im Buch sind. Ab der Szene hatte der Film nicht, weil das ist das, was Jim Knopf ausmacht. Kommen in fremde Welten, die für uns erstmal. Also für mich als Kind, ich war noch nie in China, hatte noch nie großartig Bilder aus China gesehen. Als ich das damals im Buch gelesen habe, sind mir die Augen aufgegangen. Also heute würde man Mindfuck sagen, aber das ist exakt das. Man muss vielleicht kurz für die Zuhörer auch sagen, also es gibt unterschiedliche Versionen des Buches, wo halt einmal China steht und einmal Mandala, weil Michael Ende irgendwann aufgefallen ist, dass China doch ein bisschen anders ist. Und im Film ist es halt Mandala und in der Puppenkistenversion ist es China. Und in Büchern ist es mal so und mal so. Also, ich bin tatsächlich da auch auf deiner Seite. Also in der Puppenkiste war das tatsächlich nicht so stark umgesetzt. Und ich habe mich auch darüber gefreut, wie ich habe mich gefreut über solche Details wie irgendwie die Ohrenputzer oder die Haarzähler, die wirklich im Buch drin sind. Und da macht der Film einfach das einzig Richtige, und zwar er ist nah an der Buchvariante. Ja. Und er schafft dann genau diese fantasievolle Welt, die man sich auch vorstellt, wenn man das Buch liest. Danach fehlt auch wieder vieles. Und das, was, also Die fangen dann an, sich mit den Wachen in den Palast zu prügeln. Und plötzlich merkst du, Lukas ist eigentlich Bud Spencer und haut auf den Leuten darum. Das wird halt vorher nicht gezeigt, dass der so stark ist. Doch. Es gibt ganz am Anfang eine Szene, wo er Emma repariert und mit bloßen Händen eine Eisenstange verbiegt. Aber allein die Tatsache, dass es halt so lange davor ist. Ja, das ist richtig. Und ist lange. Im Buch bekommt man halt direkt vor dieser Szene, wo die halt in den Palast gehen, eben nochmal präsentiert und auch erklärt, dass er so stark ist und Knoten machen kann. Er kann im Looping spucken und all das. Oh ja. Das sind Dinge, die brauchst du einfach, um dann auch zu akzeptieren, dass der halt im Alleingang irgendwann diese Wachen niederprügelt. So, dass, um auch zu akzeptieren, dass der halt ein bisschen was stärker ist als ein normaler Mensch. Ne? Mhm. Aber so dieses Direkte davor nochmal. Ja, das ist lange her am Anfang, dass man das sieht. Richtig. Das bringst du nicht mehr zusammen nach so langer Zeit. Mhm. Ne? Ja, das ist auch eine Stelle, wo der Film einfach darauf setzt, dass man das Buch kennt oder eine andere Version. Was natürlich jetzt, also was schon wahrscheinlich ist, da natürlich dann Publikum anwesend ist, wie ihr schon gesagt habt, was schon etwas älter ist. Und ich denke mal, dass viele Kinder, die in der Vorstellung waren, das Buch auch kannten oder die Puppenkistenversion. Mhm. Aber es ist halt irgendwie so ein seltsames Zeichen, wenn man sagt, ja, okay, ihr kennt ja eh die anderen Verfilmungen schon. Ja. Brauchen wir euch das ja nicht zu erklären. Und nochmal zu dieser Szene im Palast, wo Lukas sich prügelt mit den Wachen des Kaisers. Die finde ich auch nicht so gut gemacht, weil es im Grunde eine Slapstick-artige Szene ist, wo man eben nur drauf baut, irgendwie, haha, lustig, die Wachen werden kaputt gehauen. Und es ist aber eigentlich, Lukas wird ja im Buch auch so eingeführt, dass er eine Person ist, die nicht gerne Gewalt anwendet, wie es im Film wirkt, sondern halt eine, die Gewalt anwendet, wenn es notwendig ist. Und da wirkt es eher so, dass er das einigermaßen viel Spaß dran hat, die Wachen fertig zu machen. Wir hatten ja in der Puppenkiste nochmal auch über das Buch gesprochen am Rande. Und ich habe da ja auch über die Illustrationen geredet, in dem Buch sind. Und ich erinnere mich auch an die Illustration zu dieser Szene, wo die also von den Wachen an die Wand gedrängt sind. Man sieht nur die Speere der Wachen. Lukas stellt sich schützend vor Jim. Also hat ihn wirklich komplett hinter sich, die Arme ausgebreitet, die beiden stehen mit dem Rücken zur Wand. Und es ist wirklich so, also Lukas braucht echt ein paar Momente, um wirklich zu sagen, okay, jetzt klopp ich auf euch rum. Also da sind sie wieder, die mussten halt auch die komplette Handlung in diesen Film kriegen. Und da sind einfach viele Details und tatsächlich auch die Figurenzeichnung sehr auf der Strecke beigeblieben. Ja, an das vielen Stellen tatsächlich schon. Ja. Was ich ganz nett fand in der Darstellung trotz allem, ist, dass Lukas mit Ohrfeigen anfängt. Ja. Also der fängt nicht an, den Leuten in den Bauch oder auf die Nase zu boxen oder irgendwas, sondern der versetzt ihn erstmal ein paar Ohrfeigen. Ich meine, das ist sogar relativ textgetreu, aber da müsst ihr mir helfen im Zweifelsfall. Das wird, glaube ich, gar nicht so sehr beschrieben. Weiß ich nicht genau gerade. Oder sowas, das wird gar nicht so großartig beschrieben. Also ein paar nimmt er an die Speeren kommen, die nimmt er auch an dem Speer und haut die weg. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weiß ich nicht, weil diese Szene ist halt nicht in der Puppenkiste drin. Und dementsprechend habe ich sie auch nicht so stark mehr visualisiert im Kopf. Es erinnert halt im Film, also gerade diese Schellen, die er halt verteilt und ist halt auch dieser große, dicke, bärtige Typ. Es erinnert der dich an so einen Bud Spencer-Film. Also das ist richtig. Da sind noch so Schlaggeräusche und so. Man erwartet fast, dass wenn die Tür auf geht, Terence Hill um die Ecke kommt. Ja, irgendwie sowas. Und dass er hätte ja dann irgendwo so zum Bohnen isst. Ja, genau. Aber er ist tatsächlich Heuschrecken und Kakerlaken und hast du nicht gesehen, 100-jährige Ameiseneier und sowas. Das fand ich übrigens eine total schöne Szene, wo sie Ping-Pong treffen. Ping-Pong ihnen dieses Essen serviert. Sie bekommen keinen Reis, wie es in der Puppenkiste, glaube ich, war. Da kriegen sie hinterher einfach nur das wie es im Buch ist, ja. Genau. Sondern sie probieren tatsächlich das, was Ping-Pong ihnen da vorsetzt. Lukas mit so einer Unerschrockenheit gegenüber einem Neuen. Und ich find's großartig, was Solomon Gordon da gemacht hat, weil einfach diese Gesichtsausdrücke von ihm, dieser Unglauben und Ekel, dieses dass man Entsetzen. Das essen kann. Ja. Es ist wunderbar. Ich habe so mitgelitten mit ihm in der Szene. Das fand ich fantastisch. Also, wie alt ist der Schauspieler? Ich glaube auch so 14, 15. Könnte sein. Und es ist halt wirklich, es war exakt richtig dosiert auch. Also es war nicht drüber, es war nicht so dieses ganz furchtbar Grimassenschneiden, sondern es war exakt die Menge an Entsetzen und Unglauben und Ekel, die man an dieser Stelle braucht. Und das fand ich fantastisch. Also ohnehin, Solomon Gordon, finde ich, hat einen fantastischen Job gemacht als Jim Knopf. Der hat ein unfassbar ausdrucksstarkes Gesicht. Mhm. Der hat riesige Augen, mit denen er unfassbar gut arbeiten kann. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ist richtig, richtig toll. Genau, und dann kommen sie... Der hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht, ja. Genau, und dann werden sie quasi von der Prügelei erlöst, sage ich mal, dadurch, dass Ping-Pong den Kaiser geholt hat tatsächlich. Und Jim Knopf und Lukas wissen mittlerweile, dass Li Si die Tochter des Kaisers ist. Das war klar, weil es so ein Vermisstenplakat gab. Das ist groß plakatiert im Ort, ne? Ja, ein bisschen. Ach, Mensch. Andere Leute lassen die Gesichter ihrer Töchter auf Münzen prägen. Da ist so ein Plakat schon mal drin. Und der Kaiser hat ein Schweigegelübde abgelegt, weshalb Ping-Pong und diverse andere erzählen, was denn vonstatten gegangen ist, mehr oder weniger. Und der Kaiser holt seine Fassung des Briefes aus so einem kleinen Schrein, ja, in dem die Originalmarionette ist. Ne? Das war die Marionette, oder, Mika? Ich meine nicht. Also ich glaube, das wäre mir aufgefallen, wenn es so gewesen wäre. So, ich hatte sofort diesen Flash, wo ich dachte, also zumindest haben sie eine kleine Puppe, eine Marionette drinstehen. Also wenn es nicht die gleiche ist, dann ist sie auf jeden Fall relativ ähnlich. Mhm. Also das war, also allein die Tatsache, dass da eine kleine Puppe drin ist, wenn es auch nur Lisis eigene gewesen ist, dass man da so ein kleines Detail hat eingebaut, was zumindest dran erinnert. Mhm. Also wenn, dann habe ich wieder zu viel reininterpretiert. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte ich, dass sie da ist, aber. Mir kam sie auch sehr ähnlich vor, aber ich glaube schon, dass es sein kann. Ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig bestätigen. Ja. So. Genau, und sie erfahren da jedenfalls letzten Endes, dass sie beide Briefe haben und sich diese Verwaschungen ergänzen und nicht den Brief komplett unwesentlich machen, dass Lisi in der Drachenstadt gefangen gehalten wird von Frau Malzahn. Und Jim hat natürlich gleich so eine Eingebung von wegen, Moment, Frau Malzahn, da stand doch auf diesem Paket drauf, er hat diesen Adresszettel mit einstecken und sowas. Wo hat er den hergehabt? Den hat er abgerupft von dem Karton, aber das hat man nicht gesehen. Ich nehme an, dass er das gemacht hat. Weil das ist nämlich auch so ein Ding. Ja. Der hat plötzlich diesen Zettel in der Tasche. Ja. Wer weiß. Sehr seltsam, ja. Und nachdem sie sich Rat geholt haben bei den Blüten der Weisheit. Blüten der Gelehrsamkeit. Blüten der Gelehrsamkeit. Super schön dargestellt mit diesen aufrollenden Schriftrollen, die da so eine Lotusblüte ergeben. Ja. Total schön, also optisch einfach ein Traum. Wo denn die Drachenstadt zu finden sei und Frau Malzahn, beschließen sie eben, Lisi zu retten. Also Lukas sagt immer, das wird aber gefährlich und keine leichte Route und sowas. Und Tim sagt, ja, wir machen das. Und an dieser Stelle möchte ich einfügen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass man für alle Mandalaner asiatische Menschen gecastet hat. Zum Teil deutschsprachige, dass die also wirklich, also für die Sprechrollen, die ein bisschen mehr was zu sagen hatten, dann eben auch Menschen, die ein bisschen Deutsch sprechen, natürlich gebrochen will ich nicht sagen, aber mit starkem Akzent. Mhm. Und einiges, also auch Solomon Gordon ist halt synchronisiert, weil der ist Amerikaner. Ja. Ne? Aber also viele Figuren sind dann auch einfach drüber synchronisiert. Und das ist so ein Aspekt, der mich einfach auch wirklich, ich hätte mir vielleicht später, kommen da später noch zu Herrn Turtur, da tatsächlich auch noch jemanden gewünscht, der nicht deutsch ist, aber, ja, da reden wir dann gleich nochmal drüber, aber ansonsten geht man da sehr konsequent wirklich in asiatische SchauspielerInnen, das finde ich sehr schön. Ja. Das ist mir sofort positiv aufgefallen, mir wahnsinnig gut gefallen. Das hätte man auch anders machen können, das wurde auch oft anders gemacht in früheren Produktionen und das hat mir hier sehr gut gefallen. Ich finde das ein bisschen seltsam, dass euch das überrascht, dass die asiatische Menschen gecastet haben. Ich habe so viel Whitewashing im Fernsehen und Kino schon gesehen. Hast du den amerikanischen Netflix Death Note Film gesehen? Nein. Nein. Das ist halt Whitewashing oder auch den Ghost in the Shell, ne, wo sie die Hauptrolle auch mit Scarlett Johansson besetzt haben, wo hinter der Mangaka gesagt hat, ja, nö, also eigentlich war die Rolle nie wirklich asiatisch, das habe ich mir eigentlich nie so gedacht und keine Ahnung. Aber wo schon ein Problem dasteht, dass man in Hollywood und zum Teil auch in Deutschland einfach hingeht und Figuren dann mit Weißen besetzt, obwohl sie definitiv einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Und das ist schon schwierig. Mhm. Ne? Das ist begrüßenswert, wenn es gemacht wird, aber eben leider und vor allem auch leider in Hollywood nicht die Regel. Also auch, oder auch die Ancient One, die Rolle von Tilda Swinton in Doctor Strange, das ist, die ist dann hinterher zu einer Keltin gemacht worden irgendwie, obwohl die Ancient One in den Marvel Comics ganz klar einen asiatischen, also tibetanischen Ursprung eben hat. Ne? Ja. Genau, also von daher finde ich auf jeden Fall immer lobenswert und erwähnenswert und ansprechenswert, wenn es nicht gemacht wird, dieses Whitewashing, damit einfach klar ist, das ist das, was das Publikum auch sehen möchte. Also ich möchte das sehen. Ich möchte da keine verkleideten, geschminkten, maskierten White People haben. Ja. So, sondern ich möchte dann Leute mit asiatischen Wurzeln da haben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand es sehr süß, dass sie noch ihre Käsebrote bekommen haben. Mit dem Spiegelei oben drauf. Ja! Da hast du direkt Hunger bekommen, oder Schatz? Wir hatten noch den riesigen Popcorn-Eimer. Da ging eh nicht mehr viel rein. Das stimmt. Das stimmt. Auch das ist ja im Buch drin. Ja. Also, dass tatsächlich dann auch der Chefkoch eben die lomaländische Küche studiert und eben ihnen dann Gericht zubereitet. Also gut, dass sie das auch mit reingenommen haben, auch wenn es nur ein kleines Detail ist eigentlich. Und dann ist, also ich hatte mich immer gefragt, ob sie dann auch so ein bisschen die Flora und Fauna zeigen von Mandala. Da geht man so ein bisschen schnell drüber in so einer kurzen Montage. Ja, und Lukas sagt, Tausend Wunderwald. Der Tausend Wunderwald, der im Buch auch beschrieben ist. War 2 Sekunden eingeblendet, ja. Ja, fahren sie da einmal durch. Da kommt dem Film die Laufzeit so ein bisschen, fällt der Film der Laufzeit zum Opfer, weil man einfach nicht genügend Zeit hat, das so ein bisschen aufzuarbeiten. Ne? Es ist mehr als in der Puppenkiste, oder? Es ist in der Puppenkiste gar nicht drin. Die fahren von Mandala im Grunde genommen direkt an dieses Gebirge ran. Ja. Ja, das war so ein Moment, wo ich mich gefreut habe, dass auch wieder, weil es in der Puppenkiste nicht drin war, dass jetzt in diesem Film drin ist. Aber es war wieder so ein Vorbeihuschen. Ja, der Film macht so ein bisschen formuliert irgendwie so ein bisschen die Ansprüche um. Und man hat so das Gefühl, dass so ganz klar definiert wurde, okay, hier sind jetzt spannende Szenen, die müssen wir auf jeden Fall behandeln und die müssen wir auch lange behandeln. Und zwischendrin wurde der Rest einfach ein bisschen rausgeschnitten. Ja. Und dann geht so ein bisschen der Charakter einer Reise verloren, finde ich, weil man einfach nur so eine Aneinanderreihung von Events hat. Und ja, was ja ist ein bisschen, was ja auch grundsätzlich schwierig meine Kritik an der Geschichte ist, es ist ja eine Aneinanderreihung von Ereignissen. So, also ich finde schon, dass der Charakter des Buches dadurch getroffen wird, indem diese Ereignisse gezeigt werden. Sie haben halt auch im Buch nicht mehr viel zu bedeuten. Und das war so mein Punkt gestern auch beim Film, als wir den geguckt haben. Diese Szene, wo Jim dann in Emma reintaucht und diese Schraube löst, die hätte man meiner Meinung nach gut weglassen können, weil sie für den weiteren Verlauf im Buch im Grunde genommen, also soll einem eigentlich nur weiter zeigen, dass Jim der Held ist und selbst sowas Schwieriges tatsächlich hinkriegt. Das war eine Szene, wo ich gedacht hätte, die hätte rauslassen können, diese 5 Minuten, um dann einfach tatsächlich in diesen 5 Minuten euch ein bisschen mehr Zeit für Bilder zu lassen. Vielleicht erkenne ich gerade doch, dass der Film einiges falsch gemacht hat. Was jetzt meine Frage wäre, je nachdem, wie gut ihr euch an die Bücher erinnern könnt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Film betreibt ein bisschen Sightseeing, wenn er solche Punkte anläuft, wie diesen Tausend Wunderwald. Ich vermute aber, so wie ich Michael Ende kenne und die Art, wie er schreibt, und wie gesagt, Jim Knopf kenne ich leider nicht, dass das auch genau das ist, was im Buch passiert. Dass er Dinge auch im Zweifelsfall nur aufzählt, die da an Wundern sind, und teilweise auch Sachen, die vielleicht einfach wegen einem Sprachwitz da sind zum Beispiel. Das ist im Buch auch nicht mehr als nur eine Seite. Mhm. Das möchte ich schon dazu sagen. Also vom Gefühl her sind viele Dinge, die dann auch gezeigt werden, zumindest im Vorbeifahren. Wenn ich sage, sie sind nicht drin oder auch in der Puppenkiste nicht drin gewesen. Diese ganze Beschreibung vom Leben in Mandala, das sind vielleicht 2 Seiten oder sowas. Aber das ist genau das, was so diesen Sense of Wonder im Buch halt ausmacht. Mhm. Und das eben auch, im Grunde genommen ist das eine Geschichte von 2 Typen, die von zu Hause abhauen und ein Abenteuer erleben. Ja. Das ist die klassische Heldenreise, neue Station, Problem. Und wir haben was dadurch erreicht. Das ist ja die Heldenreise, die klassische. Aber Jim Knopf hat sich für mich eben im, das Buch eben auch immer dadurch abgehoben, indem die halt in Welten gegangen sind, die man als Kind nicht kennen konnte. Hm. Du konntest nicht nach China fahren, du konntest nicht in eine gruselige Echo-Höhle reinfahren oder in diese schwarze Höhle, wo es kein Licht gibt und so. Das waren einfach Dinge, das sind auch gefährliche Dinge, lebensbedrohliche Dinge, die den beiden passieren, und die in der Puppenkiste zum Teil noch weniger dargestellt worden sind, wie es im Film passiert ist. Ja. Und allein deswegen war ich schon froh gestern Abend, dass sie da waren. Mhm. Also Sachen, die Puppenkiste schon verpasst hatte, wenigstens dann noch mitzunehmen. Und wenn es nur eine kurze Einstellung ist, wo Lukas sagt, ach ja, übrigens, 1000 Morgenwald, weg. So, das war der von Winnie Pooh. 1000 Morgenwald ist der von Winnie Pooh, okay. Genau. Ja. 100 Morgenwald. 1000 Wunderwald, genau. Das Crossover demnächst. Ja, und ich muss sagen, als jetzt am ehesten Unbeteiligte und Vorurteilsfreie, für mich hat das den Effekt von, sie machen eine weite Reise durchaus bestärkt. Dieses, sie kommen mal durch den Wald und dann kommen sie erst irgendwann an dieses Gebirge und nicht gleich, sie fahren aus der Hauptstadt von Mandala raus und stehen vor dem Tal der Dämmerung. Ja, so war es in der Puppenkiste. Die kommen aus dem Tor raus und stehen dann im Grunde genommen. Wobei man in der Puppenkiste natürlich auch dazu sagen muss, man hatte ja damals dieses Moment, also heutzutage muss man es ja nicht mehr machen, wo es das auf DVD und auf Netflix gibt und so. Aber damals war es halt so, die Kiste ist zugegangen für die zweite Folge. Nee, oder egal. Irgendeine Folge. Und eine Woche später ist sie halt wieder aufgegangen. Ja. Und man konnte sich so ein bisschen vorstellen, dass in der Zeit sie eben da hingefahren sind. Ja, das stimmt. Das ist schon richtig. Also dass man hat doch mal so einen kleinen Zeitsprung zwischen letzter Szene von Folge 1 und erster Szene Folge 2. Ja. Das ist schon richtig. Aber in einem Film, der mit Schnitten arbeitet und wo ein Schnitt ja auch darstellen kann, dass Zeit vergangen ist, muss dieser Schnitt halt auch passieren. Also filmisch, handwerklich muss mir gezeigt werden, dass viel Zeit vergangen ist. Und im Grunde genommen wirkt es hier in dem Film auch so, dass sie aus Mandala rausfahren, dann mitten in diesem Wald auftauchen und eine Sekunde später schon an diesem Gebirge sind, ohne dass es irgendwo einen Übergang gegeben hätte. Also ich bin gerade total irritiert davon, wie freudig und happy ich gestern aus dem Film rausgegangen bin und wie sehr mich vieles jetzt doch ärgert. Also, Ja. Ja, die Schnitte sind sehr plötzlich an der Stelle. Das ist richtig. Das hätte man auch durch Lichteinsatz oder irgendwas nochmal anders machen können. Das sind Teil einfach in der Nacht fahren irgendwo oder sowas. Dass man sieht, okay, das ist eine Strecke, die sie unterwegs sind. Oder einfach mal 2 Sekunden schwarz auf schwarz blenden und dann wieder zurück, wie sie eben aus diesem Wald rauskommen. Ich glaube, dass das CGI-Budget einfach dann auch irgendwann zu Ende ist und dass man sich vielleicht auf diesen clicky bunten Wald, der tatsächlich für die Handlung nicht viel bereithält, nicht so lange versteifen möchte. Das kann ich schon einsehen, gerade wenn man dann später die Drachenszenen dann sieht, dass man da dann doch ein bisschen mehr was darstellen wollte. Rot-weiß gestreiftes Gebirge. Ja, das hatten wir ja gerade, als wir dann durch dieses Tal, genau, Tal der Morgendämmerung hatten wir. Dämmerung, Schatz. Tal der Dämmerung. Tal der Dämmerung. Genau. Und dann kommen sie in die Wüste. Dann gibt es die von mir bereits angesprochene, eigentlich auslassbare Szene mit dem Tauchvorgang. Ja, das ist eine schwierige Szene für mich, weil sie in der Puppenkiste und auch im Buch nochmal so ein bisschen, also im Buch ist sie mega spannend. Weil du halt Moment tatsächlich nicht weißt, ob Jim noch rauskommt oder nicht. Und ich weiß, dass ich es vor etlichen Jahren nochmal gelesen hatte. Als ich mir es dann wieder besorgt hatte, habe ich es dann auch direkt nochmal gelesen. Die Szene ist einfach unfassbar stark geschrieben. Weil Lukas halt ganz lange, ohne zu wissen, ob Jim noch lebt, vor dieser Lok eben auch steht und keine Reaktion bekommt und Jim dann einfach irgendwann auftaucht und da ist. Diesen Gag mit dem Geier, den fand ich gut. Ja. Welchen Gag? Dass dieser Geier da auftauchte und über dieser Lokomotive kreiste und sich auf den Schornstein setzte und alles. Und dann aber auch weg. Ja. Und dann auch wegflog, als er dann. Gut, das stimmt natürlich, aber das ist auch wieder so ein Punkt. Die Geier sind ja auch im Buch enthalten und da wird auch da wieder wird ein bisschen mehr erklärt, dass die eben nur Aas fressen und keine lebendigen Menschen angreifen. Und wurde im Buch, im Film natürlich auch ausgelassen. Und da auch wieder so das Moment, wo Jim wirklich, glaube ich, sogar zu dem Geier hochschaut und ihn bemerkt und dann aber nicht wie eben im Buch Angst vor ihm hat, sondern einfach, ich glaube, relativ frech sogar da sagt, du kriegst uns nicht oder irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Und das macht die Figur natürlich auch wieder ein bisschen flacher, dass sie eben keine Angst hat. Und letzten Endes ist Jim so eine Art kleiner Lukas in diesem Film, weil er eben relativ perfekt ist. Also zur Nötigkeit und Unnötigkeit dieser Szene mit dem Jim taucht in den Wassertank etc. pp. Es ist so ein bisschen, glaube ich, das Vehikel dazu auch zu zeigen, die kommen nicht immer komplett unbeschadet aus allem raus. Also sie sind durch diese herunterstürzenden Felsen gefahren und dann so mit dieser Verzögerung aus dem Tal der Dämmerung raus. Aber eben auch nicht komplett unbeschadet, sondern Emma hat was abgekriegt, Emma muss repariert werden. Und im Zweifelsfall kostet das auch was. Also so, um einfach so ein Level von Gefahr dazu bringen, dass du sagst, okay, es ist nicht einfach so, dass sie in ihrer Lokomotive sitzen und dann passiert ihnen nichts, weil Emma ein Eisendach hat und wenn da Steine drauf fallen, prallen die ab. Man hätte es, ich verstehe, wo du hin willst. Mhm. Der Punkt ist, man hätte es, aber also der Film versucht für alle anderen Dinge Workarounds zu finden. Mhm. Also im Zweifelsfall einfach Dinge zu erklären oder zu behaupten, die dann nicht gezeigt werden. Ne? Oder auch Jim relativ. Da wird ja auch nichts mitgemacht, dass Jim am Anfang des Filmes erfährt, dass er halt eben von der wilden 13 gebracht worden ist. Er redet kurz mit Lukas darüber, wer ist meine richtige Mom? Und dann sagt Lukas, na, ganz egal, wie du aussiehst und wie Frau Wars aussieht, sie hat dich mega lieb und sowas. Ne? Das ist eine unfassbar schöne Szene, ja. Aber es passiert nichts mehr damit. So. Ja. Und dann hätte man aber auch irgendwo hingehen können und sagen können, so diese 5 Minuten oder vielleicht auch fast 10 Minuten, die diese Szene geht, lässt man raus und erfindet dann eine neue Gefahr, weil irgendwann geht denn ja auch das Wasser aus. Ja. Und die bleiben stehen. Und dann kommt ja Herr Turtur. Das hätte man einfach auch vorziehen können. Also für mich, für meinen Teil, also das war gestern nach dem Kinogang auch mein einziger wirklicher Kritikpunkt, mit dem ich da rausgegangen bin. Und ich habe es ja auch noch gesagt. Mhm. Man hätte es rausnehmen können, aber es ist drin geblieben. So was mich gefreut hat, weil die Szene also ich argumentiere da mal wie Mika, es war im Buch drin, aber es ist nicht im Film. Da hätte ich mich wirklich beschwert im ersten Moment, wenn ich gesagt hätte, es ist nicht drin. Hinterher habe ich aber gemerkt, so, na, man hätte es auch ganz rauslassen können. Die Szene verändert, also allein dadurch, dass ja 2 Minuten später die nächste Gefahr kommt, also A, kein Wasser mehr und B, Herr Turtur, der ja auch dann im ersten Moment sehr erschreckend wirkt. Und dann hat Jim plötzlich Angst, auch weil er dann das nicht einordnen kann. Oder eben auch die Fata Morganas, die dann auftauchen. Fata Morganas oder Fata Morganen? Fata Morganas. Fata Morgana. Ghanae. ihm auch Angst machen und ihn verwirren und auch gefährlich sind im ersten Moment. Man hat ja genügend Bedrohungsszenarien in dieser Wüste, dass man nochmal sagen kann, okay, ihr habt hier ein Hindernis oder sowas. Also ich hätte mir einfach an ein, zwei Stellen doch noch mehr erzählerische, also einfach mehr Adaption gewünscht, anstelle 1:1 nachzuerzählen irgendwo. Ne? Womit wir bei Herrn Turtur wären. Genau, Herr Turtur, der dann relativ bedrohlich doch vor ihnen steht. Und ja, das ist ja auch im Buch relativ gut beschrieben, oder sehr gut beschrieben, dass er eine richtige Gefahr darstellt und Jim möchte ja auch weglaufen und auch im Film. Und Lukas sagt dann irgendwie, ja, glaube ich nicht, dass er gefährlich ist. Das war nicht der Wortlaut, aber egal. Sie winken ihm dann zu und dann kommt er langsam näher. Und also gespielt von Milan Peschel, kann man glaube ich sagen, der vielleicht nicht best besetzt ist, aber seine Rolle auf jeden Fall gut gespielt hat. Also ich liebe ihn einfach. Ich liebe Milan Peschel. Also das ist wahrscheinlich einer der besten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Punkt. Also kriegt man so Nebenrollen und kleine Filme, aber den sollte man einfach öfter mal besetzen. Also das ist, der spielt auch diese Rolle sehr herzlich und sehr. Also ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, auch wenn ich mir tatsächlich jemanden mit einem wie auch immer gearteten Migrationshintergrund gewünscht hätte, weil der kommt. Also aller Wahrscheinlichkeit kommt ja aus Mandala, aber also wahrscheinlich von zu Hause vertrieben worden. Ja. Also in meiner Realität, und so ist er auch im Buch dargestellt, in der Illustration, der ist halt, im Buch ist er asiatisch dargestellt. Auch mit der Kleidung, der hat einen spitzen Hut auf, hat auch den gleichen geflochtenen Zopf im Buch noch wesentlich feiner und ziselierter, ist im Film doch ein bisschen zerrupfter. Was auch nachvollziehbar ist, dass ein Typ, der in der Wüste wohnt, irgendwie ein bisschen zerrupfter ist. Aber im Buch, in der Illustration ist der definitiv asiatisch. Ja. Also und so habe ich mir das auch immer erklärt, dass er in Mandala irgendwo gewohnt hat, entweder in Ping oder in einem kleinen Dorf irgendwo weiter Richtung dieses Berges, der Krone der Welt, und dort eben vertrieben worden ist und dann eben dieses Eremitendasein in der Wüste halt eben sich dazu entschieden hat. Und ich habe mich über Milan Peschel gefreut, hätte mich aber auch gefreut, wenn es konsequenter asiatische Darstellung gewesen wäre. Aber das ist tatsächlich ein Detail. Du bist nicht so ein Fan von Milan Peschel, Nika? Doch, ich habe ihn schon öfter gesehen. Also ich bin jetzt nicht so filmerfahren, aber man kennt ihn natürlich. Und eigentlich jede Rolle, die er spielt, ist immer gut. So laienhaft man das sagen kann. Aber ich dachte erst, also auch ich hätte da eher jemand anderen gesehen. Ja. Also jetzt niemand Konkreten, aber auch nicht unbedingt jemanden aus Mandala, weil das ist eigentlich nicht, also das steht im Buch jetzt nicht direkt drin. Also kann man natürlich machen. Aber es wird ja irgendwie gesagt, er ist durch alle Länder der Welt gegangen und überall hat er Leute erschreckt. Das heißt, er kann ruhig von weiter her sein. Mhm. Ist wie gesagt die Illustration in meinem Buch gewesen und die hat sich einfach in mein Gehirn gebrannt. Ne? Ja. Also das ist Also was ich sehr mochte ist, und da stimme ich Steffen zu, dass Milan Pirschel einfach ein großartiger Schauspieler ist. Nachdem ich die Puppenkiste gesehen hatte, war mir nicht klar, was für eine tragische Geschichte dahinter steckt, dass Herr Totor in der Wüste wohnt. Ja. Und Milan Pirschel hat das toll gemacht mit so einer Freundlichkeit, die aber von einer ganz tiefen Einsamkeit und Traurigkeit über diese Einsamkeit geprägt ist, erzählt er Jim und Lukas seine Geschichte und freut sich derartig herzlich und aufrichtig, darüber, dass die beiden sagen, sie sind jetzt seine Freunde. Ich war baff. Ich kannte, also aus der Puppenkiste war halt so eine von den Begebenheiten, die am Wegesrand liegen, ohne große Hintergrundgeschichte, die halt hilfreich ist, um ihm zu sagen, wo es weiterhin zur Drachenstadt geht. Mhm. Dass der eine eigene Geschichte verpasst bekommen hat, war komplett neu für mich und war sehr schön für mich. Da haben sie, also gerade, ich habe schon das Gefühl, dass sich gerade die Heldenreise, also dieses alte Muster, also wie man eine Geschichte erzählt, schon auch an den Nebencharakteren so ein bisschen aufbaut. Also, weil der Held muss ja auch interessante Stationen ablaufen und erleben. Und gerade an Herrn Turtur, der also auch im Buch, ne, also dann auch, also Herr Toto freut sich ja hier im Film, jemanden zu sehen. Mhm. Im Buch ist es aber, glaube ich, sogar noch so, dass der anfängt zu weinen, weil die nicht hinkommen, ne? Also der hat zu jammern. Ja, genau. Also, genau. Also der ist halt auch traurig, dass sie. Mhm. Die Szene ist definitiv gut gespielt, aber ich finde es vom Drehbuch her wieder ein bisschen schwach. Also natürlich hat man dafür auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt, die ganze Geschichte zu erklären. Aber zum Beispiel diese Moral, die überhaupt dahinter steckt, irgendwie Leute nach ihrem Äußeren zu beurteilen, kommt nicht wirklich rüber. Also er hat einfach nur erklärt, ja, ich bin übrigens Scheinriese und wenn ich weggehe, werde ich größer und wenn ihr weggeht, werdet ihr kleiner und im Nebensatz im Grunde und das war's dann schon. Man hätte es eventuell auch damit verbinden können, das wird am Ende des Filmes erst gemacht, witzigerweise, damit verbinden können, dass Jim sich ja auch anders fühlt. Mhm. Und dass er halt eben auch den Eindruck hat, er gehört nicht auf Lummerland. Und aber im Gegensatz zu Herrn Tutor eben sehr willkommen ist auf Lummerland. Und das hätte man damit also nochmal ein bisschen stärker verbinden können, aber auch den Story-Arc hat man leider verpasst. So, ich würde jetzt gern tatsächlich ein bisschen springen, weil ich glaube, die Sendung wird gerade sehr lang. Okay. Und hier ist demnächst auch Schlafzeit. Ach was. Ich glaube, und ich kann zumindestens etwas in die Zukunft sehen und glaube noch eine Kontroverse sehe ich. Bully als Nepomuk. Mika, was sagst du zu Bully als Nepomuk? Ja. Also, war ich jetzt nicht so überzeugt von. Mhm. Ich hab's natürlich da auch hauptsächlich drauf geachtet, inwiefern Nepomuk mit der Rolle im Buch übereinstimmt. Ja. Und da war es auch so, dass er irgendwie sich im Film fast Mühe gegeben hat, freundlich zu sein und so. Und das ist ja eigentlich auch nicht der Charakter, den er verkörpert aus dem Buch, wo er eben eben ein Drache sein will und darum eben möglichst unfreundlich sein will, aber eigentlich im Grunde seines Herzens ein freundlicher Typ ist. Und die Rolle wurde so ein bisschen durch Bully Herbig, der natürlich dann auch für einen gewissen Humor steht, vom Humor eher geleitet. Ja. Mhm. Wobei in Nepomuk auch eine Figur steckt, und das fand ich im Buch immer so ein bisschen traurig, der wird ja von Jim und Lukas ganz schön verarscht. Also die gehen ja hin und kloppen ganz schön lange auf seinem Krater rum, auf dem Ofen rum, um noch ein bisschen mehr Kohle rausschlagen zu können und nutzen seine Freundlichkeit so ein bisschen aus. Ich war auf der einen Art erleichtert, dass sie das nicht mit reingenommen haben, sondern dass Lukas sagt, ja, hier kommen zwei Angriffe, ist erledigt. Auf der anderen Art fand ich es aber auch schade, weil Lukas ist schon so ein kleines Arschloch. Manchmal schon. Also der ist schon ruppig und also wenn er auch nicht gerne auf Leuten rumprügelt und auch widerwillig dann sich mit den Leuten prügelt im Buch, er ist schon ruppig und direkt. Und ja, wobei natürlich die Logik, ich verarsche Nepomuk, größer ist, wenn Nepomuk selber sich unfreundlich verhält. Wenn du nicht erwarten kannst, dass er sich bedankt für das, was du für ihn tust, sondern verhandeln musst drüber. Ich hab Nepomuk aber auch nie wirklich als so unwirsch in Erinnerung gehabt. Also dass er wirklich so ein, also dieses, na eigentlich will ich böse und bedrohlich sein, bin da aber einfach unfassbar niedlich und der ganze Kinosaal machte, oh, als er im Bild war. Er war ja auch süß. Er war ja auch unfassbar drollig. Also diese Schere, diese Fallhöhe dieser Figur, die wird da schon ganz gut dargestellt. Mhm. Und auch, dass er eigentlich ein sehr freundlicher Kerl ist, der einfach unfähig ist, böse zu sein. Das ist ja auch der Kern der Geschichte. So eine sehr bedrohliche Sache, die sich hinterher doch eigentlich gar nicht als so schlimm darstellt. Bis er dann in Drachenstadt kommt, wo es wirklich schlimm ist. So, und das macht Nepomuk schon aus für mich. Ne? Ja. Also aus der Puppenkiste kenne ich ihn auch eher als die liebenswerte Figur. Ja. Da fand ich es auch ein bisschen irritierend tatsächlich, dass Lukas ihn da so ein bisschen hinters Licht führt, um da noch mehr Kohle rauszuholen aus seiner recht leichten Arbeit. Das ist hier natürlich, trägt es, dass sie das nicht machen, sehr dazu bei, die beiden als Helden dastehen zu lassen, Jim und Lukas. Auf der anderen Seite gibt's aber auch keinen Grund, Nepomuk hinters Licht zu führen. Wird nirgendwo erklärt, dass es jetzt irgendwie, dass Nepomuk seine Kohlen hortet wie andere Drachen ihre Schätze. Das findet ja nicht statt, diese Erklärung oder irgendwas darauf hin, dass er seine Kohle vielleicht nicht rausrücken möchte. Ich fand ihn unheimlich drollig. Ja. Also ich fand ihn wahnsinnig schön animiert. Ich mochte die Gestalt, die sie ihm verpasst haben, wo man wirklich die Nilpferd-Mama erkennt. Und wir reden ja seit einer Weile über Katzen oder Hunde als Haustiere. Und ich habe gesagt, keine Katzen, keine Hunde, wir nehmen einen Nepomuk. Und du warst dabei. Ja, wobei er ernährt sich von Lava, das könnte schwierig werden. Ach, verdammt. Ja. Na gut. Ja. Ich fand es fast folgerichtig, dass Bully in einem Film auftaucht, in dem Rick Iranian die Eröffnung gemacht hat. Ja, der Film ist von ihm, glaube ich, co-produziert und Red Pack ist ja, glaube ich, seine Firma auch. Ne? Ja, und von daher passt das schon. Und er hat das schon sehr liebevoll gemacht. Also ich kann jetzt nicht vergleichen die Figur, wie sie im Buch ist, weil ich es nicht kenne. Aber aus der Puppenkiste kenne ich Nepomuk halt auch als eine eher herzliche Figur, die versucht wirklich so den bösen Buben zu spielen, aber einfach nicht weiß, wie das geht. Und so ein bisschen, das finde ich, schafft Bully schon ganz gut rüberzubringen. So. Ich habe den Eindruck, wir sind sehr ausführlich gewesen. Ja. Deswegen will ich einfach nur über so ein paar Aspekte des weiteren Films dann auch reden. Es gab dann noch so ein paar Anpassungen in der Szene mit Frau Malzahn. Können wir vielleicht kurz noch mal auf die Drachenstadt eingehen, weil auf die kann man kurz eingehen, weil sie im Film auch kurz drankommt. Ich finde ich glaube, die Drachenstadt ist 10 Sekunden im Bild und es ist irgendwie bedrohlich und so, aber sie begegnen am Anfang einem Drachen und danach fliegen halt so ein paar Drachen rum, aber im Buch war es eben so, dass eine sehr hohe Varietät an Drachengestalten auch da war. Und die unterschiedlich aussahen und die eben alle irgendwie, eine Boshaftigkeit in sich trugen, die jetzt so gar nicht rübergekommen ist. Also, das war ein bisschen schade irgendwie, dass man die Drachenstadt einfach so abgehakt hat. So, ja, wir müssen hier jetzt rein, weil Frau Malzahn ist hier. Also dieser weibliche Drachen belästigende Wachpostendrachen da, war ein bisschen creepy teilweise. Also, weiß ich nicht. Es sollte aber vor allem auch darstellen, dass die halt auch bedrohlich und asozial sind. Also das sind halt auch Arschlochdrachen. Das ist ja auch das, was Frau Malzahn am Ende dann beschreibt. Wir wollen ja gar nicht böse sein. Jeder, der böse ist, ist nicht wirklich glücklich damit. Und der sollte ja auch gleich so ein Bild dann auch darstellen, von wegen Drachen sind halt prinzipiell unfreundlich. Womit ich Mika recht gebe, und das hätte ich auch nicht gebraucht, ich hätte hier nicht Smaugs Einöde gebraucht, sondern ich hätte genau die Drachen in der Puppenkiste, die sich durchs Bild rollen, die auf einem Bein herumhüpfen, nur ein Auge haben, all das. Also dieses, wie heißt das denn, Nepomuk sagt ja, ein Drache darf eigentlich gar nicht aussehen wie ein anderes Tier, dass sie hier wirklich so krass auf diesen mythologischen Lindwurm-Drachen hingehen, Das hat mich schon ein bisschen gestört. Das fand ich auch sehr schade. Also ich mochte sehr Emmas Verkleidung als Drache, die hat mir gut gefallen. Aber dass tatsächlich dieser erste Drache, dem sie dann begegnen, so ein Dragonheart-Drache ist. Ja. Ich hatte ja im ersten Moment auch den Eindruck, dass es Mario Adolf sein könnte, der ihn spricht. Er war es dann doch nicht. Aber das war dann so. Und dann tatsächlich dieser Blick in den Himmel, wo dann lauter gleichförmige Lindwurmdrachen durch den Himmel flogen. Und ich dachte so, was ist hier Aragorn? Game of Thrones? Was ist er hier? Ja. So, ne? Also es ist nicht die Drachenstadt von Jim Knopf, weil einfach so diese Buntheit und Vielfalt fehlte. Und ich hätte mir auch diesen Drachen am Eingang anders gewünscht. Ich hätte nicht diese tiefe Märchenerzählerstimme gebraucht für den. Der hätte auch irgendwie, es hätte auch ein junger, rüpelhafter Drache sein können, finde ich. Mit einer spitzen Stimme. Ja. Und da sitzen, glaube ich, aber auch in der Puppenkiste sitzen da auch zwei. Ja. Im Buch, glaube ich, auch. Und die machen sich, glaube ich, sogar beide an sie ran. Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ja, also es gibt ja bei der Puppenkiste auch zwei Versionen. Einmal die von 61 und die von 76. Mhm. Und in der 61er-Version ist die Szene eigentlich relativ nah am Buch dran, wo dann ein Drache sich, glaube ich, an sie ranmacht und ein anderer ruft ihn dann zurück oder so. Und da hat man schon so eine Einführung in die Drachenstadt, wo das nicht so ist, ist in der 76er-Version, da begegnet ihnen ein Drache und das ist halt dann auch so die Prüfung, hält die Verkleidung von Emma dem Blick eines Drachen stand und der lässt sie dann aber relativ schnell auch passieren, weil das ist dann auch das Ende der Folge, glaube ich, schon. Und dann lässt man halt also in der Schule von Frau Malzahn, also eine Szene, die relativ gleich auch zur Puppenkiste, zur Buchversion ist, lässt man aber den Kampf zwischen Emma und Frau Malzahn aus. Es ist halt eben nicht Lukas, der die Lok da reinfährt und dann fällt die Wand um, sondern es ist halt Emma. Emma kämpft gegen Frau Malzahn. Und man arbeitet den ganzen Film daran, Emma als Person darzustellen. Mhm. Sie antwortet, sie redet mit Lukas. Lukas kann sie verstehen. Und dann macht man da wieder nichts draus. Also dieser Reveal am Ende, dass sie tatsächlich eine Person ist, die auch autark handeln kann, da wird nichts mit gemacht. Und das war wirklich eine Enttäuschung für mich. Ich habe da drauf gewartet, dass sie reingefahren kommt. Ich wollte das auf der Leinwand sehen, dass sie gegen Frau Malzahn kämpft und Frau Malzahn besiegt, weil sie einfach die Schnauze voll hat, davon, wie die Kinder da behandelt werden und wie Jim dann auch in die Ecke gedrängt wird. Es ist einfach Emma, die da kämpft und nicht Lukas, der da drin sitzt und sie steuert. Es fehlt. Ja, ne? Das fand ich auch sehr irgendwie, das war so ein, das war's jetzt schon? Moment. Also Frau Malzahn geht K.O. davon, dass sie diese Tafel da auf den Kopf fällt. Ja, also ich hätte jetzt auch keinen epischen Kampf à la der Hobbit gebraucht, die Schlacht der fünf Heere, 3 Stunden im Kino. Sicher nicht. Also ich bin nicht böse drum, dass sie das nicht unnötig ausgeweitet haben, aber solange wie es nötig ist, hätten sie es schon machen können. Und das haben sie definitiv verpasst. Und sie haben, wie du auch schon sagst, in dem Moment Emma die Persönlichkeit genommen. Die ist so oft da. Die ist auch, als sie durch dieses ewig dunkle Dings da fahren, ist sie diejenige, die irgendwann nicht mehr will und keine Lust mehr hat. Und wo Lukas auch sagt, das bringt alles nichts, Jim, die will nicht mehr, die ist durch. Ja. Und wo sie auch mit ihr reden, um sie aufzubauen und sowas. Aber dann ist sie in dem Moment, hat sie keine Persönlichkeit. Die wird irgendwo abgestellt. Jim und Lukas schleichen sich in den Klassenraum. Jim kann sich irgendwann nicht beherrschen und will Lissi retten. Und Lukas geht raus und holt Emma und fährt Emma. Und Emma ist nicht selbstständig da. Und das finde ich tatsächlich richtig schlecht gemacht. Und der Film geht viele Abkürzungen. Und das ist, glaube ich, das so, also 2, 3 Stellen fand ich es okay, einfach damit das ganze Ding auch erstmal anfängt zu laufen. Weil, also, ja, 2 Stunden Puppenkiste, also 4 Folgen für das erste Buch. Da ist halt auch viel Rückblende und viel Intro und Outro dabei. Also das ist halt nicht durchgängig eine halbe Stunde, die brauchen. Aber mal ganz platt gesagt, das sind 80, 90 Minuten, also wirklich kondensierte Laufzeit, die auch die Puppenkiste hat, wenn man die ganzen das ganze Beiwerk damit rausnimmt, vielleicht auch 100 Minuten, die hätte der Film auch. Ja. Und trotzdem kriegt man das irgendwie nicht hin, bestimmte Storyparts schlüssig und auch in der also alles arbeitet auf Frau Malzahn hin und man hat Frau Malzahn seit Anfang des Filmes im Grunde genommen ja vielleicht nur 1, 2 Mal erwähnt, aber man weiß gar nicht, was einen da mit Frau Malzahn auch erwartet. Und dann ist sie endlich da und dann wird mit ihr nichts gemacht. Und es ist so das Problem des Filmes, dass er einfach Dinge einführt und nicht vernünftig benutzt. Mich hat gestern, glaube ich, die Nostalgie überwältigt. Ich glaube auch. Was ich bei Frau Malzahn außerdem schade fand, ist, dass ich den Eindruck hatte, sie konnten sich nicht entscheiden, was für ein Drache Frau Malzahn sein soll. Soll das so ein Game of Thrones, Smaugs Einöde, Bla-Drache sein? So haben sie sie teilweise mit diesen angeschnittenen Ausschnitten aus Gesicht oder ähnlichem mehr eingeführt. Du hast sie ja nicht am Anfang gleich ganz gesehen. Das hat eine Weile gedauert. Ja. Und dann wiederum war sie aber in ihrer ganzen Statur sehr ähnlich wie die Frau Malzahn aus der Puppenkiste. Ja, mit dieser ganz langen Nase und diesem einen Zahn und der Brille und diesen kurzen Ärmchen, die sie eigentlich hat, so ein bisschen, also so nicht ein T-Rex direkt, aber so ein bisschen so. Und da ging für mich so ein bisschen eine Schere im Kopf auf. Also so dieses, weil sie sah dann in der Gesamtstatur nicht mehr bedrohlich aus für mich. Nee. Sie wirkte in der Größe ja, nicht so bedrohlich auf die Kinder, wie das durch diese angeschnittenen Teilblicke auf sie vorher eingeführt wurde. Meine das ist so ein bisschen so, du kriegst Smaug angekündigt und rauskommen Regenwurm mit angeklebten Flügeln oder so. Ja, so schlimm fand ich es jetzt nicht, aber mein Eindruck war schon, dass sie ein bisschen ärmlich oder armselig dastehen sollte, um einfach auch so diesen Konflikt in der Figur auch darstellen zu lassen. Das war, glaube ich, auch die Interpretation. Also Frau Malzahn in der Buchillustration ist eben auch so ein langgezogener, langschnäbliger, also die Puppenkiste einen relativ guten Job gemacht bei der Übertragung ins Fernsehen. Ich glaube, was man versucht hat darzustellen, war eben eine alte Frau, die nach vorne gebeugt geht, einen Stock auch eigentlich bräuchte, um nach vorne zu, also eher eine Hexe, als wirklich einen gefährlichen Drachen, weil das hätte man also auch vom Größenverhältnis wahrscheinlich einfach nicht vernünftig. Hätte man hier Smaugs Einöde vom Anfang der Drachenstadt mit reingenommen, der hätte gar nicht durch den Fluss gepasst später. Ne? Ja. Es gibt noch ein Problem, wo sich der Film auch wieder so ein bisschen ins eigene Fleisch schneidet. Und zwar, Frau Malzahn ist, wie gesagt, nicht so richtig bedrohlich, wie ihr schon gesagt habt. Das wird auch dadurch hervorgerufen, dass sie halt kein Feuer speit, wie es ja im Buch ist. Und am Ende des Films gibt's ja noch diese Szene, wo sie sich verwandelt in den goldenen Drachen der Weisheit, wo sie dann sagt, der gelbe Fluss hat mein Feuer gelöscht. Also sinnbildlich dass sie eben jetzt gut geworden ist. Aber halt auch tatsächlich. Also das Feuer soll ja wirklich gelöscht sein. Und es ergibt keinen Sinn mehr, wenn sie kein Feuer speit. Also auch da fehlt irgendwie so ein bisschen die Überlegtheit irgendwie, was mit was zusammenhängt. Ja, also dieses eher eine alte Hexe als ein gefährlicher Drache à la Smaug, da gehe ich mit. Aber da haben die Hexen aus den ARD-Märchenfilmen Mika? Ich glaube, Mika ist weg. Mika ist wieder da. Nee, ich bin noch da. Sehr gut. Weil da war gerade total Stille. Ja, da haben die Hexen aus den ARD-Märchenfilmen mehr Bedrohlichkeit. Also sie haben halt eher eine alte Frau als eine Hexe erwischt, finde ich, bei Frau Malzahn in der Darstellung. Gut, wir werden jetzt gerade sehr lang. Ja. ich würde jetzt also die Endszenen, die sind dann ja doch relativ nah am Buch, auch mal einfach ganz frech überspringen. Es sei denn, Mika, du hast da jetzt noch irgendwas. Die Rückfahrt ist, da kann man ja auch überspringen jetzt eigentlich. Genau, die ist relativ. Sie ist immerhin da, das ist ja eine Puppenkiste, nicht der. Genau, die ist auch sehr, sehr ausführlich. Und ich fand auch die Szene mit dem goldenen Drachen der Weisheit unfassbar schön. Mhm. Also das ist optisch und auch all das. Da haben wir gestern Abend drüber gesprochen. Was mich an dem Film gestern so begeistert hat, war all das, was ich in der Puppenkiste kannte, was ich aus dem Buch kannte. Endlich mal mit Menschen und vernünftigem, naja gut, weitestgehend auf deutschem Niveau, vernünftigem CGI. Es war ein wahnsinniges CGI-Fest. Dann auch mal endlich visualisiert zu sehen. Ich glaube, das war das, was mich gestern auch so überwältigt hat. Und ich werde auch von meiner Punktzahl, die ich gestern vergeben habe, nicht runtergehen. Ja. Weil das, was der Film gestern gemacht hat und versucht hat, hat er auch geschafft. Der hat mich also derartig an der Nostalgie, an den Nostalgie-Eiern gepackt. Und da bleibe ich auch bei. Also das ist für mich einfach so der Punkt, wo ich sage, ich will auch von meiner Begeisterung, die ich gestern Abend hatte und die ich auch heute noch habe, nicht weggehen. Nee. Nur weil der Film tatsächlich vom Drehbuch her schwach ist und eine Menge Sachen besser hätte machen können. Also aber alleine so diese Szene, wie die an diesem im Zoo an diesem Gitter stehen und diesen Schimmer beobachten, der wird, glaube ich, im Buch sogar so beschrieben, dass er einmal so über den Körper drüber wandert, an der Schwanzspitze schon mal hängen bleibt, genau. Weil sich das Goldene dann in so Schichten tatsächlich über den Drachen verteilt, dass man an einer Stelle sie hat golden schimmern lassen, dass sich einfach durchgehen, weil man nicht einfach diesen Effekt noch machen wollte, wahrscheinlich, weil das Geld dann auch zu Ende war. Meine Güte. Ich bin jetzt nicht so genau, dass ich sagen möchte, so allein, dass sie es nicht so gemacht haben, wie es im Buch gewesen ist, stört mich jetzt. dass sie Gold, ein bisschen golden da geschimmert hat, war drin. Und das ist, war für mich so die Quintessenz dessen. Möglicherweise sind Sachen drin, die ich als Filmemacher anders gemacht hätte. Mhm. Und wir wissen ja, wir Leute im Internet wissen immer alles besser. Mhm. Ne? So, dementsprechend hätte ich bestimmte Sachen einfach anders gemacht. Aber der Film hat mich einfach da gepackt, einfach die Visualisierung des Buches. Und das war nicht die Visualisierung der Puppenkiste. Für mich auch, es waren Aspekte drin, die ich in der Puppenkiste mir dazu denken musste, weil Puppenspiel ist dann auch limitiert in seiner Darstellung und lässt immer noch Interpretationsspielraum. Aber es sind einfach Dinge drin gewesen, die ich seit meiner Kindheit endlich mal visualisiert habe. Momo haben wir in den 80ern gekriegt. Die unendliche Geschichte gab es in den 80ern. Den Wunschpunsch als TV-Serie in den 90ern. Das heißt, sehr viel von Michael Ende ist einfach schon im Fernsehen gelandet oder im Film. Und das war einfach so das letzte Steinchen, was noch so gefehlt hat in diesem Universum einfach. Und da war ich sehr dankbar für gestern Abend. Und das begeistert mich auch jetzt noch. Ja. Auch wenn wir jetzt rausgearbeitet haben, dass viel falsch gemacht worden ist. Ja, es wirkt so ein bisschen, als ob schon beim Drehbuch sehr viel verkackt worden wäre, auf Deutsch gesagt. Und die Schauspieler aber eigentlich einen sehr guten Job machen. Auch um nochmal auf den Cast einzugehen. Also Jim Knopf, haben wir ja schon gesagt, extrem gut. Und ich finde aber auch Lukas hat eine extrem gute Arbeit geleistet. Also Henning Baum, der sehr gut in die Rolle gepasst hat und auch dieses Liebenswerte irgendwie verkörpert hat. Während er gleichzeitig aber auch zuhauen kann, wie wir gesehen haben. Und das muss man auch spielen können. Henning Baum ist ein besserer Schauspieler, als er Mensch ist, glaube ich. Ja, also wir haben tatsächlich, wir waren jetzt schon mal in Leipzig, weil wir dahin umziehen werden und ein paar Sachen da erledigen mussten und haben auf einer der Bahnfahrten dahin ein Interview mit ihm angefangen zu lesen, das in dieser Bahnzeitschrift erschienen ist. Und in den ersten zwei Sätzen haut der so viel chauvinistische Kackscheiße raus. Ja. Entschuldigung, das ist unfassbar. Ah, also ich kannte ihn aus früheren Rollen. Ich habe ihn in Rollen immer gerne gesehen, weil er immer so ein bisschen diesen liebenswerten Bären, riesenkräftigen Typen spielt mit dem Herz am rechten Fleck. Das war der zwei. Ich habe am Anfang, ich habe zwei Dinge gehabt, wegen denen ich ein bisschen Bauchschmerzen gehabt habe. Der Song von Andreas Gabalier und das zweite war Henning Baum, weil ich so negativ auf den eingestellt war, nachdem ich dieses Interview, ich konnte, nach zwei Fragen musste ich dieses Interview weglegen, ich konnte es nicht weiterlesen. Wir haben es ja beide nicht zu Ende gelesen. Nee. Gut, ich habe das Interview nicht gelesen. Ja, das ist besser so. Ich also erhalte dir die Unschuld. Genau. Und ich fand es tatsächlich sehr schön, wie er Lukas gespielt hat. Das hat er toll gemacht. Er hat diese Warmherzigkeit und Freundschaft und zu Jim gegenüber sehr schön rausgearbeitet und war trotzdem eben der Kerl, der zupacken kann und alles. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ja, auch Henning Baum hat seine Sache gut gemacht. Daumen rauf, Daumen runter, Mika. Möchtest du einen zweiten Teil? Schon irgendwie. Ja. Ich glaube, man will auch sehen, wie sie damit jetzt umgehen, mit den Sachen, die sie im ersten Teil gemacht haben. Und ja, dann kann ich auch noch mal bei euch zu Gast sein wahrscheinlich. Ja. Also von daher würde ich mir einen zweiten Teil wünschen. Ich glaube, dass sie halt Rick Evanian ausspielen können. Also es ist natürlich CGI schwierig, ihn irgendwie 12 Mal, wir wissen ja alle, wir sind ja jetzt, weiß ich nicht, 50 Jahre nachdem das Buch erschienen. Spoiler. Ja, Spoiler. Die wilde 13 sind 12 Leute und ein Kapitän. Also einer der 12 ist der Kapitän. Übrigens, aber sie halt durch und, kleiner Fun Fact, als ich das Buch jetzt mir nochmal angehört habe, gibt's eben die Szene, wo Lizzie gefangen wird und da zählt sie auch schon mal durch und sie kommt auf 13. Also scheinbar hat sie sich da verzählt. Naja. Tja. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Lesen und schreiben kann Lizzie, aber rechnen nicht. Das ist, nein, das stimmt nicht. Also das möchte ich halt einfach wirklich sehen. Und dann eben auch, wie dieses Auge des Sturms heißt das, glaube ich, dieser Wirbelsturm, ne? Mhm. Dargestellt ist die Geschichte um Molly. Also Molly ist ja im zweiten Buch sehr wichtig. Man sieht Molly am Ende und ich habe mich so gefreut über diese kleine Lok. Da haben wir beide geheult. Ja, das war Molly so schön. Und also das war schön. Und es ist so, also in dem ersten Film, wenn sie auch nicht alles richtig gemacht haben, steckt so viel Potenzial für den zweiten, dass man eigentlich nicht drum rumkommt, den irgendwann zu machen. Also es wird so viel Geld in Bullshit, in Conny-Filme und Bibi und Tina gesteckt in der deutschen Filmförderung. Also schmeißt das Geld bitte auf Dennis Genzel, heißt er, glaube ich, und lasst ihn diesen zweiten Teil machen. Also ja. Bitte unbedingt. Ja. Also, und was ich sagen muss, halt rückblickend ist einfach so, also Jim Knopf ist einer dieser Filme, in der Retrospektive, nachdem man sie gesehen hat, hat man relativ viel, was man findet, was man dran rumkrittelt. In dem Moment, in dem man sie sieht, sind die einfach unfassbar schön. Die holen einen ab, die nehmen einen mit. Also Jim Knopf ist halt wirklich, wir haben gestern im Kino gesessen und wir haben uns unfassbar gefreut gestern. Ja. Wir waren beide so happy, wir mussten uns so zusammenreißen. Ein Negativpunkt ist mir noch aufgefallen, es kam nie ein einziges Mal das Lummerland-Lied. Also sie haben es nicht gesungen. Sie haben es nicht gesungen. Also die Melodie kam öfter mal, aber so richtig das Lummerland-Lied, das hat mir schon gefehlt. Da hätte ich irgendwie gehofft, dass wenigstens während des Abspanns oder so ein bisschen, aber vielleicht haben sie die Rechte nicht, keine Ahnung. Die Kavalier hat es doch gesungen, das ist doch, das ist schon das Musikvideo zum Film. Yappadadab, yappadadab, yappadadab, yappadadab. Ja, das war... Also, ja, wir streichen Andreas Gabalier, kommt bitte aus unseren Gehirnen. Aber das hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Und wenn es nur gewesen wäre, dass sie unterwegs meinetwegen das Lummerland-Lied pfeifen, während sie mit Emma durch die Wüste fahren oder irgendwas, um sich, oder vielleicht nicht gerade durch die Wüste, weil da hat man ja einen trockenen Mund und so, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Dass sie unterwegs irgendwie, dass Lukas das anschaut, das ist die Lummerland-Hymne, hallo? Also man hat sich, die beiden Komponisten stehen im Abspann, also man hat sich das Lied schon geholt. Aber man hätte es, also wenn man schon so auf diesen Nostalgiefaktor eingeht, und der hat bei mir voll zugeschlagen, dann bitte auch Full Circle und das Lummerland-Lied. Vielleicht für den zweiten Teil, man kann es ja immer noch spielen. Man kann es immer noch spielen. Ja, auf jeden Fall. Nochmal zum Fazit des Films. Ich war dem Ganzen ja sehr kritisch gegenüber. Aber ich habe für mich auch so ein bisschen das Fazit getroffen. Es ist nicht die beste Jim Knopf-Verfilmung, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Kinderfilm, den Deutschland, das Film Deutschland, sage ich mal, in den letzten Jahren herausgebracht hat. Und natürlich auch aufgrund der Buchvorlage, aber also da wurde auch schon viel richtig gemacht. Man hätte es noch schlimmer machen können, sage ich mal. Und also nicht falsch verstehen, ich finde das schon in Ordnung, wie das gemacht wurde. Also wir haben letztens eine deutsche Fantasy-Produktion gesehen, Mara und der Feuerbringer, die ist schon ein paar Jahre alt, von Tommy Krabbeis. Und eigentlich mag ich Tommy Krabbeis sehr gerne. Ich auch. Mara und der Feuerbringer war nicht schön. Das war kein guter Film. Nee. Und auch da war Christoph Maria Herbst dabei. Ja, stimmt. Ja, aber es war trotzdem kein guter Film. Und Jan-Josef Liefers war auch da, das war auch kein guter Film. Also guckt euch Jim Knopf an. Ja, geht hin. Das haben wir an euch gespoilert, es geht hin. Würde ich sagen, danke, Mika. Ja, war gerne. Also sehr schöne Aufnahme und spätestens zum zweiten Jim Knopf-Film, der hoffentlich kommt, laden wir dich wieder ein. Genau. Ja, vielen Dank. Und ja, was wollte ich sagen? Bei mir kommt vielleicht dann auch irgendwann noch mal eine neue Folge. Ja. Aber momentan ist es ein bisschen schwierig mit der Aufnahme und so, aber das Ding ist auf jeden Fall noch nicht durch. Und ja, ich werde mich freuen, wenn ich hier wieder eingeladen werde, auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch. Wenn sich das, wir wollten ja nochmal mit dem Michael eine Folge machen zu Schlupf vom grünen Stern. Stimmt. Dann machen wir eine große Runde. Genau. Oh, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Also, Mika, vielen Dank. Liebe Hörende, euch vielen Dank fürs Zuhören. Genau. An dieser Stelle und auf wieder, Nerd. Tschüss. Tschüss. I'm fine, switch your mind. come on. All das. Was denn? Du hörst nichts mehr? Doch, doch, ich höre dich noch. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass du Mika auch mal was sagen lassen sollst. Ich bin doch gerade noch, mein Satz ist doch noch nicht zu Ende. Ja, ich wollte nur, wenn du den nächsten anfängst, dir schon ein Zeichen geben. Ich bin doch noch mitten in meinem Satz. Was? Das war nur Kommas. So, Mika, bitteschön. Nein, ich war noch nicht fertig. Ach so. Ja, vielen Dank. Also, er kann ja gleich auch reden, aber lass mich okay, doch. Okay, dann nicht. Ich bin gleich fertig. Gut. Keine Sorgen. So.